Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom! Junge, heute reden wir über Mass Effect. Jetzt fragt ihr sicher, ihr habt doch schon mal über Mass Effect geredet. Ja, haben wir. Aber Teil 3 war so schlecht im Ende, dass wir ein Voting gemacht haben und gesagt haben, wir machen es nochmal. Anspielung auf später. Deswegen, aber weil ich das natürlich nicht alleine machen will, habe ich wie immer meine zwei besten Freunde eingeladen. Einmal Miranda und einmal Garrus. Hallo, Freunde. Sucht euch aus, wer wer sein darf. Keiner will Miranda sein. Ich fange anders an. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingspodcast auf der Citadel. Ah, darauf habe ich gewartet. Yes, yes, yes. Nice, nice. Sehr schön. Nein, es sind wie immer der gute Jürgen. Servus, hallo. Und der gute Markus. Hi. Ha, Markus und ich haben schon mal über Mass Effect geredet, aber ich habe mir gedacht, dadurch, dass wir den Jürgen auch dazu geholt haben, einer der größten Mass Effect-Fans, die ich kenne, machen wir das Ganze einfach nochmal und deswegen frage ich auch euch nochmal. Aber Moment, bevor wir das machen, kommen wir zu was ganz Kleinem zurück, was ich lange nicht mehr gesagt habe. Was spielt ihr gerade? Jürgen. Final Fantasy 7. Oh, das Original. Oh, sehr schön. Das ist mal gerade mein Comfort-Game, wenn ich gerade bei Monster Hunter Wilds mich kaputt gegrindet habe. Hervorragend. Sehr gut. Zum Runterkommen, ich verstehe. Sehr richtig. Sehr gut, sehr gut. Bei dir, Markus? Das großartig gigantische Suikoden 2, das storytechnisch noch besser ist als 1, was ich unmittelbar davor durchgesuchtet habe. Die Collection habe ich mir auch geholt. Ist echt sehr gut. Echt sehr, sehr geiles Aber Ding. Aber echt verdammt kurz. Also du bist nach 60 Stunden mit beiden Spielen wahrscheinlich durch. Und das, wenn du dir alle 300 Charaktere holst. Ja, du schaffst das in 2 Stunden. Ist okay. Oder in 20. Nein, 20 war der erste Teil. Aber ich bin jetzt bei 50 Stunden und bin erst zu 85% durch. Jesus Christ. Nicht schlecht. Ja, Synchron ist großartig. Ich spiele Avowed. Und es ist völlig in Ordnung für das, was es ist. Es ist Oblivion Light, kannst du sagen. Es ist nicht Open World, es ist kartenbased. Das Kämpfen macht Fun. Die Story ist interessant, wenn du dich mit Pillars of Eternity auskennst. Ansonsten bist du relativ verloren. Aber es gibt die Möglichkeit, dass du ein paar Sachen nachschlagen kannst. Es ist okay. Es ist nicht das beste Game aller Zeiten. Es ist bisher, was ich gespielt habe, ist es okay. Bin mal gespannt, wie es ausgeht. Aber wir reden jetzt erstmal über Mass Effect. Ich hoffe doch bei euch vermutlich auch das erste Mass Effect, was ihr zuerst gespielt habt, oder? Wie schaut's aus? Oh yes. Bei dir? War auch das erste Mass Effect. Ich habe damals von meinem hart ersparten Geld mir meine Xbox 360 gekauft. Oh. Mit 2 Spielen. Das eine war Assassin's Creed 1 und das andere war Mass Effect 1. Mhm. Und dreimal darfst du raten, was ich am meisten davon gespielt habe. Ich habe, glaube ich, in einem Dreivierteljahr Mass Effect 7-mal durchgespielt oder so. Ja, ich habe, mein Gott, ich habe Mass Effect auch so oft durchgespielt. Markus, bei dir war es auch der erste Teil, bei oder? Bei mir war es der erste Teil. Recht spät, aber es war der erste Teil. War ich schuld, dass du das gespielt hast? Oder war das schuld? Du hast, glaube ich, so über Mass Effect 3 geschimpft, dass ich mir dann den ersten Mal angefangen habe, weil du immer geschwärmt hast, wie geil die Teile davor waren. Und es war, glaube ich, noch vor dem DLC-Update oder was sie da rausgebracht haben vom Dreier. Aber da kommen wir später dazu. Kosten. Aber du hast geschimpft und vorher ist immer so in den Himmel gelobt. Und da dachte ich mir, okay, ich probiere es mal aus. Man kann auch Leute daten. Passt schon. Und ich habe noch eine Erinnerung, dass wir, dass ich mit dir zusammensaß und ich es auf der PlayStation damals gespielt habe, die PlayStation 3-Variante, als es für die PlayStation 3 rauskam. Du das gesehen hast und du es dir in derselben Zeit direkt nochmal für den PC gekauft hast, das weiß ich noch. Ja, gekauft heißt ja nicht gespielt, ne? Richtig, ja, richtig. Ja, ich hab's dann am PC zuerst gespielt. Ja, ich hab's, als es rauskam, damals habe ich eine Version gefunden und habe es dann damals auch auf meinem wunderbaren, großartigen, besten PC der Welt versucht zu spielen. Nee. Nope. Nicht möglich. Ich habe es erst ein paar Jahre später gespielt, als ich einen besseren, aber immer noch beschisseneren PC hatte. Und habe es dann auf PC hauptsächlich gespielt. Wer Mass Effect da draußen nicht kennt, wo zur Hölle lebt ihr? Es ist eine der absolut großartigsten und beliebtesten Spielereien, die BioWare damals entwickelt hat. unter dem also früher noch unter dem Publisher EA mit Microsoft Studios zusammen für die 360. Es erschien. Der erste Teil war, glaube ich, noch unter EA, oder? Ich glaube, der erste war es noch nicht. Der erste Teil war Microsoft Studios, genau. Soweit ich noch weiß. Und deshalb er wurde nicht für die offiziell. Raus. Ja, offiziell erschien das Ding für die Xbox 360 zuerst am 23. November 2007 und für Windows am 6. Juni 2008. Mittlerweile ist das Ding überall erhältlich. Es gibt mittlerweile auch eine abgedatete Fassung dazu. Die Legendary Edition, der einzig wahre Weg ist, inzwischen zu zocken, ja. Ja, die Legendary Edition, wo alles mit allen DLCs mit dabei ist. Es gibt ja die normalen Editions. Nein, die gibt's nicht die mehr. Die gibt's ja noch. Doch, ich habe jede einzelne in der Collector's Edition hier, Markus. Ja, weil du Sammler bist, du hast sie immer wieder gekauft oder aufgekauft, aber für mich gibt's nur noch die Legacy Edition. Kann ich aber auch total verstehen. Legendary Edition. Richtig, Legendary. Ja. Alles das Gleiche. Damals war das relativ neu, dass es eine Art Rollenspiel-Shooter war, in dem du mit dem guten Commander Shepard durch die Gegend gelaufen bist und halt Quests erlöst hast und die Story erlebt hast über die Reaper und so weiter. Wir spoilern übrigens in diesem Cast, also wenn ihr die Spiele noch nie gespielt habt, kauft euch die Legacy Collection. Macht jetzt so auf Pause, spielt es einfach und kommt ja, dann wieder zurück. Genau. Richtig. Die Spiele sind so alt, außerdem die Legendary oder die Legacy Collection oder Legendary Edition gibt es so oft im Angebot für unter 10 Euro. Also ist es absolut lohnenswert. Das war ja der spirituelle Nachfolger von meinem absoluten Lieblingsspiel aller Zeiten, KOTOR. Ja. Spirituell, ja. Mit Star Wars hat das Ding nichts zu tun. Absolut nicht. Es war aber als Spiel absolut so, die hatten halt keinen Bock mehr auf Star Wars gehabt. Wegen der strikten Vorlagen und allem und wollten halt ihr eigenes Universum kreieren. Und kam dann einige Jahre später dann damit um die Ecke und es ist eine der durchdachtesten Science-Fiction-Welten, die es gibt. Ja, das haben sie sich alles selber ausgedacht, das war alles cool. Es gab erst so einen. Also die Vorgeschichte ist, dass es dass Archäologen auf dem Mars einer außerirdischen Rasse entdeckt haben, die Proteaner. Und Archäologen denkt es, die proteanische Sprache zu entschlüsseln, wodurch Zugriff auf fortschrittliche Technologie möglich wird, die Menschheit ins All katapultiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben halt die Masseneffektportale gefunden. Eins. Richtig, wo man von Universum zu Universum reisen kann. Genau, dann haben sie einfach einen technischen Schritt von mehreren hundert Jahren auf einmal gemacht. Richtig, und dadurch entdeckte die Menschheit auch, oh, sie sind nicht allein im Universum. Es gibt einen Haufen Leute, auch andere Außerirdische. Und wie immer führte das natürlich zum Krieg. Das war, glaube ich, der Erstkontaktkrieg, soweit ich weiß. Ja, die haben sich alle erstmal beschnüffelt und beschossen. Erstmal ein bisschen Schnupper, dann haben die Männchen sich gegenseitig vom Bug geschossen. Und dann hat man festgestellt, ach, die anderen haben ja auch coole Mädels, die man daten kann. Der einzige Grund, richtig. Sie haben die Blauen gesehen und dann haben sie gesagt, ja, die behalten wir. Das ist okay. Naja, man hat die mit den quasi die Twi'leks sind. Ja. Man hat die richtig, Helme gesehen und sich gedacht, oh, was verbirgt sich darunter? Wir greifen schon wieder vor. Im ersten Teil geht es darum um Commander Shepard, der bei mir immer das Standardgesicht hat. Habt ihr euch eigentlich jeweils einen eigenen Commander erstellt? Oder habt ihr immer einen eigenen erstellt? Ich auch nicht. Ich habe immer das Standard-Face genommen, weil der am besten aussieht. Ich habe es einmal probiert und habe festgestellt, diesen Charakter-Editor kann ich entweder nicht bedienen oder ich bin nur schlecht drin. Aber er sah immer schlimmer aus als der Standard-Charakter. Ja, absolut. Auch meine Meinung. Also ich fand tatsächlich, der Standard-Shepard sieht absolut großartig aus. Und alles, was du versuchst, selber herzustellen, passt nicht zu der genialen Stimme. Ja, aber das war eben dadurch war das halt eben mein Shepard. Ja, nicht einfach hier auch, John Shepard, ja, wie er dann auch sogar tatsächlich heißt. Ja. Er heißt tatsächlich John Shepard, das ist das Witzige. John Mass Effect. Dementsprechend hieß er bei mir dann dementsprechend immer einen anderen amerikanischen Namen, so Jack oder sowas. Okay, cool. Also, wie gesagt, im ersten Teil geht es um Commander Shepard, einen Soldaten der Allianz, den man seine Vorgeschichte beim Zusammenbau des Charakters machen kann. Man kann entweder, was war das, Kriegsheld von der Erde und irgendwie noch irgendwas anderes haben, was ich vergessen habe. drei Kolonist, Dinge, richtig. Die keine Rolle spielen. Null. Absolut, so gut wie gar keine Rolle spielen. Du dadurch nur, was du auf der Citadel für eine extra Sidequest bekommst. Das war's. Richtig. Aber sonst spielt es keine richtig. Rolle. Und ob du deine Mutter also, auf der Citadel treffen kannst oder nicht. Ja, Viel interessanter ist die Auswahl deiner Bewaffnung. Ja, wir spielen alle nur Soldaten, weil es gibt keine anderen. Die anderen sind alle nutzlos. Ich spiele nur so, ich Standard-Arschloch, ich spiele nur Soldat. Ich habe noch nie einen anderen gespielt, außer Soldat. Weil er alle Waffen hatte. Den mit der Schrotflinte, bitte. Ja, du hast ja die anderen Leute, die Bionik-Fähigkeiten haben. Ja, ja genau, richtig. Ja, die Bionik-Machtfähigkeiten haben, richtig. Und, allen voran also, der Typ, der bei der erstbesten Gelegenheit auf dem Schiff bleibt, Kaida Nalenko. Ach, fuck you, Kaida. Ich habe, also, wie gesagt, ich habe immer. Schiff, so, der bleibt irgendwann mal am Boden liegen. Ja, richtig. Und ich habe halt immer Soldat gespielt. Ich habe nie irgendein anderes spezielles Ding genommen, weil mir das einfach am liebsten war, weil der halt alle Waffen dabei hat. Da wurde ich hauptsächlich entweder Pistole oder Maschinengewehr benutzt. Das habe ich so gut wie nichts benutzt. Die Schrotflinten sind scheiße. Die sind geil. Ich liebe die Schrotflinten. Wenn du erstmal die Blutbadfähigkeit freigeschaltet hast, wirst du gar nichts anderes mehr haben. Richtig. Das Scharfschützengewehr ist das Schlimmste im kompletten Game. Nur am Anfang. Damals war es ja auch so, das war neu, du musstest nicht nachladen, sondern du hattest so komische Magazine, die leer gegangen sind. Und wenn sie leer gegangen sind, haben sie immer. Die wurden nur überhitzt. Du hast halt nicht nachgeladen, du musstest halt warten, bis sich wieder abgekühlt hat. Ja, ich fand das schlimm. Oder du hörst rechtzeitig auf zu schießen, gehst ein paar Sekunden in Deckung, sparst dir etwas Zeit und kannst länger schießen. Weil es dauert nicht so lang, es früher abkühlen zu lassen, wie wenn es überhitzt ist. Ja, ich weiß. Aber was ich einfach liebe, das, worauf Stefan gerade hinaus wollte, mit dem Scharfschützengewehr, Shepard ist einer der Elite-Soldaten der Allianz, der Vorzeige-Posterboy der Menschen-Allianz. Stormtrooper Aim! Und dann guckt er durch das Scharfschützengewehr, und weil das ja ein Rollenspiel ist, könntest du meinen, der hat Arthrose. Dann guckst du durch das Visier und hast das Gefühl, der hat erstmal zwei Flaschen Doppelkorn vor der Mission reingehauen. Ja, und keine Ahnung, der hat irgendwie Alzheimer in den Fingern oder sonst was. Das schwingt hin und her und hin und denkst, Alter, das ist ein Profisoldat. Willst du mich verarschen? Und deshalb benutzt du dann die Pistole, weil die präziser ist als das Scharfschützengewehr. Aber Leute, Stormtrooper sind auch Profisoldaten. Nee, nein, sind sie nicht. Das siehst du am Aim. auf jeden Fall geht es halt um diesen Commander Shepard, der er erfährt von einer drohenden Invasion einer unbekannten Rasse im ersten Teil und erhält den Auftrag als neuernannter Spectre. Das ist eine sozusagen eine Spezialeinheit. Spectre-Anwärter, bist du im ersten Teil erst noch. Nein, du wirst zum offiziellen Spectre. Bei der ersten Mission soll ja deine Spectre-Tauglichkeit geprüft werden. Richtig, du bist noch kein Spectre in der ersten Mission. Nee, in der ersten Mission nicht, aber du wirst dann zum Spectre nach der ersten Mission. Die erste neue Charakterin, Ashley. Ashley Williams. Ashley Williams. Ashley for the win. Space-Nazi. Space-Racist, ja, richtig. Die einzige, die du daten kannst im ersten Teil. Nein, kannst du nicht. Das ist immer noch. Du hast aber einen anderen Spectre dabei, der dich beobachten soll, der dann aber dann vorgelaufen ist und dann hinterrücks von einem anderen Spectre-Agenten hinterrücks abgeknallt wird, nämlich richtig. Saren in der deutschen Übersetzung. Saren, ja, Saren. Oh. Ja, die deutsche Übersetzung des ersten Teils ist Saren wird übrigens gesprochen von Kai Taschner. Ja. Okay, Und wen hat er noch gesprochen gehabt? Das ist so eine Stimme, die hast du in jedem Videospiel schon mal gehört. Ah! Jack in Borderlands 2 hat er gesprochen, das weiß ich noch. Ja, der hat in den 90ern in gefühlt jedem Videospiel eine Rolle gehabt. Auf jeden Fall. Ja, und in den frühen You Don't Know Jack Games. Zum Beispiel, genau. Hat Jack gesprochen. Auf jeden Fall. Absolut großartig. Sind sie ja eigentlich da, um einen Sender zu bergen, einen proteanischen Sender? Der dann natürlich explodiert, aber nicht ohne Shepard eine kryptische Vision in den Kopf zu tackern. Ja, nachdem er ja erstmal Ashley und oder Kai dann weggestoßen hat, je nachdem, wen du da mitnimmst. Ja, du kannst ja auch einen weiblichen Shepard spielen, haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja, genau. Du kannst ja den männlichen oder weiblichen Shepard spielen. Doch, kann man. Und kannst dann den, ich glaube, wenn du einen männlichen Shepard spielst, stößt du Ashley weg. Wenn du einen weiblichen spielst, stößt du Kaidan weg. Nein, ich bin der Hauptcharakter! Ich bin der Protagonist! Bon. Das Protagonistensyndrom. Ja, genau. Und kriegst dann so eine Vision eingebürgert, die immer noch ziemlich widerlich aussieht, weil die tatsächlich echte Fleischklumpen genommen haben und irgendwas reingeschraubt haben. Sieht sowieso total freaky aus. Ja. Und dann damit wird er halt irgendwas auf der Citadel ins Hirn gepflanzt, ja. Und dann landest du auf der Citadel, wo du erstmal die nächsten 3-4 Stunden verbringen darfst. Eins der langweiligsten Hubs der Videospielgeschichte, weil du bist nur am Laufen. Und am Laufen. Ja, du bist und am Laufen. Rennst hin und her. Und am Laufen. Aber so lernst Politik. Du im Prinzip. Politik kommt auch noch rein mit dem Citadel-Rat, das ja so spannend ist. Ja, du hast sowieso den in Anführungszeichen besten Charakter der Welt, nämlich hier Minister Odina. Oh Gott, ja. Hier, der ganz klar der Klischee-Politiker ist, der immer alles unter den Teppich kehren will. Hauptsache, die Menschheit sieht gut aus. Und der sich immer beim Rat einschleimen will. Der dir nicht glaubt, weil du ein Mensch bist. Richtig, genau. Der aus den drei stärksten Rassen des Sektors oder der Galaxie gehört. Ja, des Sonnensystems, wie auch immer. Das sind Turianer, Asari und Salarianer. Turianer sind echsenartig, ne? Genau. Salarianer sind Salamander, sagt der Name. Und Asari sind quasi Twi'leks. Ja. Richtig. Im Prinzip schon. Blaue Twi'leks. Ja. Asari sind eher integrierten Tentakel. Ja, richtig. Die nur weibliche Nachkommen erzeugen können. Ja, es gibt nur weibliche Formen von Asari, genau. Richtig, ja. In diesem Teil wird Commander Shepard gesprochen von Herbert Schäfer. Das wird sich im zweiten Teil hat sich das geändert. Ja, ich weiß, ich fand die Stimme ich weiß auch heute gut, nicht warum. Gesagt. Nee, die hat auch nicht so richtig gepasst. Sie ist okay, aber sie hat Job nicht richtig gepasst. Schon ordentlich, aber das Problem ist, da war nicht der nötige Druck hinter der Stimme. Nee, die deutsche Sprachausgabe ist super, durch die Bank. Teil 1, 2, 3, alles super. Wenn und aber. Besser Synchronsprecher ist aber der von Garrus. Den wir übrigens auch auf der Citadel treffen. Von Garrus Vakarian. Ja, Garrus Vakarian. Roland Spies ist das. Ronald Spies ist das. Was für ein geiler Typ. Absolut, ja, richtig, mega gut. Den treffen wir dann auf der Citadel. Das ist dein Space Bro, das ist ein unglaublich cooler Typ. Der ja quasi deine rechte Hand wird, der gehört ja eigentlich zur Polizei der Citadel, will aber auch Saren aufhalten und weil du dann Spectre wirst, schließt er sich dir an, damit die Dinge endlich mal in die Hand genommen werden können. dann auf der Suche nach Saren und nach den, oder Saren, je nachdem, trifft man dann auf Liara Tessoni. Eine Asari-Wissenschaftlerin. Nee, erstmal musste der Citadel-Rat erstmal erklären, dass Saren ja der böse Bösewicht und fiese Fiesling ist. Ja. Und während du versuchst, das auf der Citadel aufzudecken, triffst du eben Garrus. Dann triffst du sowieso noch einen der geilsten Leute, nämlich einen Kroganer namens Rex. Oh ja, Örtler Rex. Die coolste Kampfmaschine. Ja, von Stefan Müller-Ruppert. Die haben so eine runtergeregelte, noch tiefere Stimme. Es klingt so geil, aber Shepard. Super geil. So genial. Und sowieso die Kroganer, die quasi die sowas wie die Mandalorianer sind, einfach ein sehr kriegsorientiertes Volk. Sehr gebeutelt. Es sind so sehr, ja, und die sind so aus wie Echsen in einem Panzer drin. Ja, aber in einem starken, richtigen Panzer. Die prügeln sich gerne, saufen gerne, hauen gerne Leuten auf die Fresse. Die gehen vor allem und gerne Kopfschuss. Das ist ein. Ja, das stimmt. Und das ist ein Kriegervolk, die von den Salarianern, also diesen Echsenwesen, sozusagen kastriert wurden. Aber volle Kanne, dass nur eins von 1000 Kindern die Geburt überlebt. Ja, die sogenannte Genophage. Ist eigentlich ein absolutes. Eigentlich ist es ein Kriegsverbrechen, was die gemacht haben. Und das wissen die, ja, dass sie gemacht haben. Es war halt so, dass die halt sehr schnell viele Planeten eingenommen haben und die Geburtenrate halt siegesgetrunken haben die natürlich dann gevögelt wie sonst was. Und haben sich halt sehr, sehr, sehr, sehr rasant vermehrt und dann haben die halt zum letzten Mittel gegriffen und sie unfruchtbar gemacht. Das ist aber schon hunderte Jahre her. Ja, und das wird denen bis heute nicht vergeben, selbstverständlich, klar. Ich mag Rex. Rex ist auch ein tragischer Charakter. Die haben alle ihre Begleitmissionen, also ihre Missionen, die du machen kannst. Und alle großartig sind. Und dann triffst du natürlich dann die, die den Beweis bei sich trägt, nämlich Talisora Naraya. Richtig. Sag das dreimal schnell hintereinander. Talisora Naraya. Ist super Charakter auf jeden Fall. Sehr unterschätzt am Anfang, weil am Anfang kann man nichts mit ihr anfangen, aber wenn man sie erstmal kennenlernt, ist sie... Sie ist sehr quirkig irgendwie. Ja. Sehr, sehr... Ich finde es halt ein bisschen schade, dass sehr nerdig. Sie sich nur und sobald du sie daten kannst, ist wirklich... Das Maximum. Sie ist ja nerdig auf jeden Fall. Ist ja eine Quarianerin, das ist ein reisendes Volk. Und ja, das ist ein Volk, die haben kein Immunsystem, weswegen die in solchen Anzügen durch die Gegend laufen, die ständig ihr Immunsystem aufrechterhalten. Ja. Ich glaube, das ist so mit irgendeiner Flüssigkeit gefüllt, soweit ich noch weiß. Damit die halt nicht sterben. Sie können sich draußen bewegen, aber nur für sehr kurze Zeit und werden sehr, sehr, sehr schnell krank. Das Interessante an ihr ist ihre Beinform. Das sind so Art Insekten ein bisschen, so beinmäßig. Und auch, ich glaube, Finger haben sie, glaube ich, nur drei. Drei große Finger, soweit ihr noch weiß. Müsste ich jetzt... Ich werde nach dem Podcast sowieso das Spiel wieder anmachen. Ich auch. Es installiert nebenher, kein Schreck. Deswegen, sobald wir durch sind, werden wir wahrscheinlich alle drei anfangen. Ah, oh, nochmal eine Runde Mass Effect, fuck yeah. Diesmal die böse Variante, die habe ich noch nie gespielt. Das kann man übrigens auch wieder machen, aber auch noch nicht erwähnt, in den wunderbaren Dialogen, die du hast. Du hattest früher in den Dialogen, hattest du mehr Auswahl. Jetzt hast du halt blau, also für gut, mittel, also weiß für mittel und rot für böse. Weniger böse, sondern direkter, würde ich es nennen. Arschloch. Arschloch eigentlich. Komplettes Arschloch. Du bist ein richtiger Wichse. Du bist ein richtiger Wichse in dem Game. Weil wenn du den Renegade Shepard spielst, dann bist du eigentlich nur furchtbar direkt und immer mit dem Kopf durch die Wand. Du lässt halt nicht mit dir reden und sagst einfach, ich bin der Commander, verpiss dich. Ja, und später wirst du ein richtiger Wichse. Absolut. Aber ich wollte nochmal bei Tali anknüpfen, weil du bei ihrem Erscheinungsbild warst. Ich hatte tatsächlich erst, das erste Mal, als ich ihr begegnet bin, einen ganz doofen Gedanken im Kopf. Welchen? Ich meine, Jürgen hat am Anfang gesagt, so, der geistige Vater war KOTOR. Und als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, mit der Form, mit den drei Fingern, mit den komisch geformten Füßen, ist das ein Handelsdruide? Die haben ja auch nur diese drei Finger, genau solch geformte Füße, und der Helm hat schon so eine Ähnlichkeit gehabt. Siehst du, das ist Markus, er denkt nicht an irgendwas anderes, er denkt nur an Geld. Ich dachte ernsthaft, sie gehört am Anfang zu einem Handelskonsortium. Was ich aber viel schader finde eigentlich, ist, dass sie ja im Englischen einen Akzent hat, aber im Deutschen hat nicht. Hat sie, ja. Wird im Englisch gesprochen von Liz Sorka. Und auf Deutsch ist es leider nicht aufgeführt, kann ich das auch nicht sagen. Nee, aber welchen Akzent hättest du dann eigentlich nehmen müssen? Weil ich bin im Englischen nie so ganz sicher, was das sein soll. Eher Russisch oder eher Spanisch? Ich glaube so Russisch-Portugiesisch? Sowas? Ja, aber das Problem ist, dass ja sonst keiner mit Akzent spricht und deutsche Synchro ja immer mit Hochdeutsch arbeitet. Aber ich finde, dadurch geht von ihrem Charakter so ein ganz klein bisschen verloren. Ja, trotzdem. Tali ist super. Tali ist Aurora. Super Addition zum Team auf jeden Fall, ja. Absolut, ja. Mega quirky, der Nerd der Gruppe sozusagen. Und sie dann kann am besten dechiffrieren auch, unterwegs, ja. Richtig, bekommt man auch sein eigenes Schiff, die Normandy, auf der wir eigentlich auch einen meiner Lieblingscharakter sehen, den Jeff Joker Moreau. Gesprochen von Hubertus von Lerchenfeld, Sanji von One Piece. Ja. Richtig, und auf Englisch Seth Green. Ganz fantastisch. Ja, absolut großartig. Ich mag Joker. Joker ist cool. Joker ist so, beim Joker finde ich interessant, den Charakter, er hat Glasknochen. In einer Welt, in der sowas eigentlich behandelt werden könnte, weil wir leben in der absoluten Mega-Zukunft, gibt es immer noch Leute mit Disabilities, wie er mit Glasknochen. Geld. Am Ende des Tages ist er ja nur Soldat, die sind nicht reich. Ja, richtig. Und er ist halt Pilot. Der beste Pilot der Allianzflotte. Richtig. Und er steuert halt das Raumschiff. Das ist halt cool. Und er ist das finde ich halt cool, dass das auch. Er ist ein absoluter sarkastischer Wichser. Aber ich finde es halt cool, dass das auch repräsentiert wird. Finde ich total. Auch großartig. Aber ich liebe halt einfach, wie sarkastisch er die ganze Zeit ist und der sich absolut keinen Maulkorb geben lässt. Ja, absolut großartig. Oder wenn Shepard vorbeikommt, er ist der Commander. Eigentlich, du kannst ja durchs Schiff gehen und die NPCs von der Crew, mit denen du jetzt nicht so viel sprichst, die salutieren immer, wenn du an ihnen vorbeigehst und dann immer Commander, Commander. Und dann kommst du zu ihm hin und das. Und wenn du gerade von der großen Mission. Commander, können Sie nicht ein bisschen besser aufpassen? Die Normandy ist nicht dafür gemacht, einfach so tief zu landen. Er ist so der Scotty der Reihe irgendwie. So ich liebe den Kerl einfach. Ich finde ihn auch großartig. Dann haben wir noch auf dem Schiff selber Dr. Chakwas, das ist die Bordärztin. So eine alte, altgediegene Veteranenärztin, ja. Die du gesprochen so gut wie nie besuchen musst. Gesprochen von Cornelia Bitch, also B-I-T-S-C-H, tatsächlich, finde ich super. Oder Beach, ich hätte halt Cornelia Bitch, finde ich gut. Die brauchst du nicht besuchen, aber ihr Charakter ist halt cool, weil die ist so eine. Wie Jürgen schon gesagt hat, so eine alte Ärztin, die halt schon sehr viel erlebt hat, eine Bordärztin. Mhm. Wir dürfen dich auch nicht vergessen, den wichtigsten Charakter, den wir am Anfang tragisch verlieren, Jenkins. Jenkins! Nein! Der tatsächlich so heißt wegen Leroy Jenkins. Es ist so schön, wie er einfach nur sagt, oh ja, ich will ein bisschen Action sehen, ich will Action sehen. Ich so, ja, Jenkins, beruhigen Sie sich, wir kriegen das schon. Ich sage, ich habe neulich gelernt, der heißt Jenkins wegen Leroy Jenkins. Oh Mann, und dann kommst du auf den ersten Planeten, kannst ihn ausrüsten, kannst ihn ableveln. Ich so, alles klar, cool, jetzt machen wir das. Und der erste Kampf und er ist tot. Ja, hätte man ihn auch gleich ein rotes T-Shirt anziehen können. Redshirt Nummer 1, irgendwie bitte schon. Gehen Sie vor. Ich heiße Jenkins. Irgendwie schon. Ja. Rote Shirtnamen merke ich mir nicht. Ich heiße Jenkins und habe ein rotes Shirt an. Ich habe nur noch einen Tag, bevor ich zu meiner Mutter darf. Ich arbeite dafür, dass meine drei Brüder durchs College können. Ich so, okay. Stop it! So wurde er eigentlich noch besser. Ich nur noch drei Tage, da kann ich meinen kleinen Sohn wiedersehen. Genau so wurde er für die Mission ausgewählt. Wer von euch hat am kürzesten und die dramatischste Geschichte? Ich, Sir. Hier haben sie ein rotes Shirt. Absolut großartig. Dann haben wir auch noch den guten Captain Anderson oder David Anderson. Auf Englisch fantastisch gesprochen von Keith David. Großartiger Sprecher. Synchronsprecher, ja. Aber auch auf Deutsch großartig von Thomas Rauscher. Ganz fantastisch, absolut. Ja, der macht das super. Wie gesagt, der deutsche Cast ist so geil. Der englische Shepard wird gesprochen von Mark Meer. Der hat so eine geile, monotone Stimme, dass ich das auch gerne auf Englisch spiele. Obwohl auf Deutsch, auf Englisch. Aber der hat so diese unglaublich geile, monotone Art zu reden. Es ist so gut. Ja, aber die weibliche Variante hat eigentlich die deutlich bessere Stimme bekommen. Weibliche Variante ist Jennifer Hale. Jennifer Hale ist die hat ja so viel Power Ikone. Und Kraft in ihrer Stimme einfach. Ich spieß diesmal einfach mal das weibliche Shepard. Weil die ist Commander Shepard. Ja, die ist geboren Shepard, für diesen Befehlston einfach. Meine Fresse. Es ist Jennifer Hale. Jennifer Hale ist so eine coole Sau. Auf Deutsch gesprochen von Nicole Burg. Auch sehr, sehr gut. Ja, aber Jennifer Hale kommt halt leider nicht dran. Aber die Deutsche macht es gut, macht es sehr, sehr gut. Richtig. Ashley Williams wird gesprochen von Isabella Bartoff. Und halt der gute Kaidan wird gesprochen von Daniel Sellier. Und Liara Tassoni wird gesprochen von Christine Stichler. Und im dritten Teil Liara ist. nee, da haben sie es geändert gehabt. Liara ist obwohl auch Ellie Hillis, die englische Sprecherin von Liara, ist halt so auch so richtig schön monoton. Ich finde, das passt so gut. Ich mag Liara. Ich finde, Liara Tassoni ist die Asari-Wissenschaftlerin. Das ist die ich am meisten gedatet habe von den ganzen datebaren Charakteren. Sie ist halt die Tochter von Matriarchin Benesia, der rechten Hand von Saren, richtig. Um ein bisschen auf die Story zurückzukommen. Genau. Und deshalb suchen wir überhaupt nach sie, an mehr Infos zu kommen, weil wegen dem, was Saren eigentlich vorhat, warum er überhaupt Rogue gegangen ist. Ja. Und so. Dann treffen wir sie und sie hat sich selber eingeschlossen in der Ruine. Was in einem für eine Kraftfeld. Gute Wissenschaftlerin. Ja, sie hat eigentlich nur die vier Systeme aktiviert, ne? Weil die Geth hier angegriffen haben, die ja die Armee der von Saren darstellen. Eine synthetische Rasse, die von den Quarianern hergestellt wurde. Nee, die geht. Ja, im Deutschen sitzt die geht. Zumindest im ersten die Teil. Die geht. Im zweiten Teil haben sie es dann verbessert. Ja. Absolut schlimm. Die geht. Die geht. Und wohin geht sie denn? Ja, das frage ich mich auch immer. Auf jeden Fall haben die Quarianer die eigentlich nur als KI-Hilfe erstellt, natürlich. Und natürlich sind sie ihnen über den Kopf gewachsen. Haha. Ja. Weshalb die Quarianer von ihrem eigenen Planeten vertrieben wurden und deshalb überhaupt halt Weltraumnomaden sind. Ja, eigentlich waren die dafür da, um zu helfen. Blöderweise hat irgendeiner gedacht, hey, ich habe keinen Bock, ständig Befehle einzutippen. Gib ihm der KI. Was kann schon schief gehen? Was kann bei einer selbstlernenden KI schon schief gehen? Sehr richtig. Ich würde sagen, es ist noch ein Schritt zwischendrin passiert. Ich kenne es zwar jetzt nicht die genaue Geschichte, aber ich stelle es mir immer vor, erst waren sie da, um zu helfen. Dann gab es jemanden, der gesagt hat, hey, wir können damit auch Krieg führen. Ja, und dann hatte jemand keinen Bock, Befehle einzugeben. Ja, und dann hat irgendjemand gesagt, heute nicht, oder hat irgendjemand eine Packung Space oder eine Dose Space Cola über die Tastatur geschüttet und dann war es vorbei. Spaceballs die Cola. Auf jeden Fall. Ja. Spaceballs die Cola. Auf jeden Fall treffen wir dann Benicia, kämpfen dann gegen sie und stellen sich dann heraus, dass dieses Schiff, was wir am Anfang gesehen haben, mit dem Saren abgehauen ist, ist kein Schiff. Erstmal erfahren wir nur, eigentlich nur ganz dunkel, dass halt jeder, der länger auf Sarens Schiff ist, langsam indoktriniert wird und der Doktrin von Saren folgt. Und dass sie alles richtig hört, was Saren sagt. Ja. Mhm. Bis wir dann ein paar Missionen später, weil wir müssen ja jetzt nicht jeden Planeten aufrollen, ein paar Missionen später dann eben das herausfinden, worauf Stefan gerade hinaus wollte. Dass dieses Schiff eigentlich gar kein Schiff ist, sondern ein lebender Organismus, der... Ein uralter lebender Organismus. Ein Orakel, der eigentlich dafür da ist, um, da stellt sich heraus, dass in der Citadel, diese Raumstation, ist ein Portal, das noch 1000 andere von diesen riesengroßen Schiffen in diese Welt holt und dass der Sinn dieser, also das ist sozusagen der Reaper, der Sinn dieser Reaper ist, dass sie sich verstecken, den Leuten Technologie dann lassen. Dass die Leute, die diese Technologie finden, tun dann sich entwickeln und so weiter, bis danach die Reaper zurückkommen und danach das Ganze harvesten. Das heißt, die ganze Technologie wird einverleibt und die starten im Prinzip alles nochmal von vorne. Genau, das machen sie jedes Mal. So ein ewiger Zyklus. Das ist der ewige Kreis. Ja, genau. Der ewige Kreis des Lebens. Richtig. Und das kriegen wir raus. Und um das Ganze dann abzuschließen mit Teil 1, wir verhindern das. Du kannst in dem Spiel, gibt es immer wieder Entscheidungen zu treffen, die du treffen musst, wie zum Beispiel am Ende retten wir den Rat nicht. Oder später auch hast du tatsächlich die schwere Entscheidung, einen deiner Charaktere sterben zu lassen. Also entweder Also Kaidan. Schwere Entscheidung. Eine sehr schwere, nehmen wir Kaidan schwere Entscheidung. Kaidan. Also Kaidan. Entweder lassen wir den Mann ohne Persönlichkeit sterben. Oder den Mann ohne Persönlichkeit. Oder Titten. Oder den Space Racist. Nein, oder Titten. Der an Gott glaubt. Also entweder der Typ ohne Persönlichkeit oder die mein Bett wärmen könnte. Als ich es zum ersten Mal durchgespielt habe, habe ich tatsächlich Ashley geromanced. Das hat, glaube ich, fast jeder gemacht. Nein, tatsächlich, beim ersten Mal habe ich Liara genommen und dann nie wieder. Ich habe sie nur einmal gedatet bisher. Bei mir war dasselbe mit Ashley. Danach war, also wie gesagt, wir verhindern das Ganze. Wir schaffen es tatsächlich, den Reaper, die Sovereign zu besiegen, was vorher auch noch niemand geschafft hat, wirklich. Und was halt das Problem in der ganzen Sache war, das war ein Schiff. Fast die komplette Flotte der Allianz ist dabei draufgegangen. Und das war ein Schiff, was ihr besiegt habt. Und hinter diesem Tor, was die Leute da geöffnet haben, versteckten sich Tausende, aber und aber Tausende von diesen Schiffen. Das ist halt das Krasse. Du habt gerade mal eins zerstört. Und das so, hey, ja, wir haben es geschafft, Und dann, wenn du kämpfst noch gegen Saren, was ich halt so lustig finde, oder Saren, was ich so lustig finde, ist, du kannst den Kampf verkürzen. Je nachdem, wie deine Gesinnung ist. Ja, wenn du halt wenn full deine Gesinnung... Renegade oder full gut bist, kriegst du halt eine Option, ihm das einzureden, dass er halt gerade Scheiße gebaut hat. Und dann kannst du ihn überzeugen und dann überspringst du die erste Phase, in der er sich umbringt. Richtig, in der er sich einfach einen Headshot gibt, richtig. Und ich glaube, auf Böse gibst du ihm einfach einen Headshot. Irgendwie so war das. Ich habe lange nicht mehr Böse gespielt, ich weiß es gerade gar nicht. Oder du bringst ihn irgendwie dazu, dass er sich selbst abknallt auf eine böse Variante. Irgendwie so war das. Auf jeden Fall gibt es halt mehrere, es gibt mehrere Arten, verschiedene Quests zu lösen. Wie gesagt, wenn du als Guter spielst, sagst du zum Beispiel, hey, ich habe... Ich bin ein einsamer Typ, dem irgendwas Schlimmes passiert ist. Kannst du mir helfen? Selbstverständlich kann ich das. Oder als Böser? Verpiss dich. Nein, als Böser, was springt für mich dabei raus? Und, ja, oder das, ja. Gib mir den Zaster. Also ich weiß nicht, warum ihr es immer in so Kategorien einteilt wie gut und böse. Ich würde es eher einteilen in arm und reich. Nee, arm und Kapitalist. Entweder nein, das ist doch der Klassiker. Entweder bist du der Paladin, der das Geld immer ablehnt. Ja, nein, du brauchst mir doch kein Geld dafür oder geben. Oder du bist der Markus, der das Stunden Geld mein annimmt Leben für und dich vermehrt. Habe. Paladin oder Markus finde ich eine sehr gute Einteilung. Ja, das gefällt mir. Das ist auch meine neue Skala ab jetzt. Wir sollten Larian anschreiben. Wir brauchen eine neue Klasse für beides Geld. Markus. Larian, bitte eine Kategorie einführen zwischen Paladin und Markus. Nee, also nicht als Klasse, sondern als hier Charaktertrade. Richtig, Charaktertrade Markus. Geldgieriger. Dass er dann inspiriert wird, wenn du die ganze Zeit dir Geld ergaunerst. Dann kriegst du deine Inspiration für die Extrawürfe davon. wenn der Loot verteilt wird, wird erstmal gefragt, okay, können wir bitte nochmal feilschen? Nee, der geldgierige Stratege macht aus allem Wirtschaftssimulation. Das aber kommt bloß nicht auf die Idee, sein Fort anzugreifen. Weil dann setzt er sein ganzes Geld auf einmal ein. Absolut. So endet halt dann, um zurück zu den Games zu kommen, so endet dann halt Teil 1. Ihr schafft es gerade noch so, du kannst dich entscheiden, ob du den durch diesen selbstlosen Rat rettest oder nicht. Darf die Menschheit dann jetzt endlich den Rat beitreten? Richtig, ja. Natürlich mit entweder Odina. Unser bester Freund Odina, der absolut nicht machtbesessen ist. Oder du darfst Captain Anderson nominieren und sagen, hey, er soll das machen. Aus irgendeinem Grund darfst du das entscheiden. Noch ein kleiner Satz zu Captain Anderson, weil wir es nicht gesagt haben. Er ist die ganze Zeit Sheppers Mentor gewesen. Das haben wir gar nicht gesagt. Mentor/Vater kannst du sagen. Fast schon eine Vaterfigur, stimmt schon. Ja. Ja. Der Soundtrack ist fantastisch. Er ist von Jack Wall, Sam Hulick, Richards, Jacques und David Cates. Spacig, unglaublich geil. Richtig geil gemacht. Es gibt, glaube ich, gar kein Science-Fiction-Videospiel, das so einen einzigen Soundtrack hat wie Mass Effect 1. Ja, weil nach dem zweiten und dritten Teil wird das alles sehr viel orchestraler, sehr viel epischer. Nicht, dass ich das schlimm finde, aber der erste Teil, der ist so, keine Ahnung, der ist noch so auf dem Boden geblieben, Synthi-mäßig. Also es ist... Du hast ja in der Spielzeit springst ja auch von Planetensystem zu Planetensystem, gehst auf Planeten, machst Nebenquests und so weiter. Und du hast wirklich bei diesem Soundtrack das Gefühl, du bist allein im All. Ja. Oder du bist im All unterwegs. Allein wenn du die deine Karte zum Reisen aktivierst, dieser leichte Sound im Hintergrund. Ich glaube, wir haben ihn gerade alle im Ohr direkt. Ich meine, ich mache ihn jetzt. Der läuft im Hintergrund. Ja, du aktivierst die Karte und dann dieses dum dum dum dum dum dum. Es ist so schön. Ja. Dum dum dum. Ich hab das teilweise einfach nur die Karte aufgemacht und dabei dann mein Haushalt oder irgendwas gemacht, weil ich das so entspannend finde. Was ich so geil fand, war, wenn du dich in das Polizeipräsidium stellst. Dö, dö, dö, dö. Das habe ich immer gerne gehört. Kann ich das verstehen. Großartig war. Generell, wie gesagt, das hat einen sehr, sehr einzigartigen, ich bleibe bei Synthi-Soundtrack, weil das alles mit Absicht sehr künstlich klingt. Ja. Aber auf eine sehr einzigartige Art und Weise. Ich finde, dass kein Spiel so klingt wie Mass Effect. Absolut nicht, nein. Sehr schön ist übrigens auch, es gibt, wie immer, aus irgendeinem Grund, gibt es in jedem Teil ein beschissenes Minispiel. Beziehungsweise nicht mal sagen Minispiel, sondern mehr so eine beschissene Art eines Spielekonzepts, was dann doch eingebaut wurde. In diesem Teil ist es der Marker oder Mako. Du kannst auf dem Planeten, auf dem du landest, kannst du über diese Planeten fahren, was sehr, sehr cool ist, mit dem grauenhaft schönsten Auto der Welt. Ja, es steuert sich halt genauso wie der Warthog bei Halo. Grauenhaft, das Ding. Absolut. Es ist die gleiche Steuerung, deshalb komme ich mit dem Marco klar, weil ich schon bei Halo mit der Steuerung klarkam. Es steuerte sich damals schon scheiße, es steuert sich heute noch scheiße. Ich hasse dieses Ding. Aber es ist der allroundigste Allround-Auto, das es gibt. Damit kommst du nicht. Das stimmt. Ich fand's okay. Ja, es ist jetzt... Du fandest es okay. Ich hasse den Marco nicht, aber es ist jetzt auch nichts, was ich vermisse. Nee, das ist sie haben es ja überarbeitet in der anderen Version, aber dennoch. Ja, ich mache die Sidequests, wo ich ewig da rumfahren muss und irgendwie Zeug nur farmen soll. Die mache ich alle nicht mehr. Das habe ich einmal gemacht. Ja. Es gab auch ein paar Kontroversen über das Game, vor allem in Amerika. Vor allem es gab ein paar explizite Sexszenen, die eigentlich nur, man sieht kurz nackte blaue oder weiße Haut. Yay. Das ist ja nicht mal wirklich die Sexszene gesehen, die sind einfach nur nackt aufeinander nicht. Zu und dann wurde abgeblendet. Ja, und die reiben sich ein bisschen nackt aufeinander und das war's. Und dann das gab es... Ja, genau das ist Sex, liebe mehr passiert da nicht. Ja, ja, richtig, mehr passiert da nicht. Man legt sich aufeinander und bleibt dann so liegen. Und so entstehen... Man aus, legt sich aufeinander drauf und dann zieht man sich wieder an, genau. Genau, passt, so entstehen genau. Kinder. Ja, genau. Unser Bildungs- Kinder bringt der Storch. Schau. Ich fand, dass das die Kontroverse war absolut völlig bescheuert, ja. Aber wie halt die meisten Kontroversen. Es gab noch Probleme mit dem Kopierschutz damals, wie immer, weil das ist, was sie sich immer für den billigsten und gleichzeitig beschissensten Kopierschutz entschieden haben. Dennoch, Mass Effect 1 ist für mich immer noch ein sehr, sehr gutes Game, ein fantastisches Game. Nicht mein Lieblingsteil, er ist bei mir auf Platz 2. Zu meinem Lieblingsteil kommen wir jetzt direkt. Und zwar Mass Effect 2. Mass Effect 2 erschien zum ersten Mal in Europa am 29. Januar 2010 für 360 und PC. Da habe ich es dann damals auch gespielt. Und für die PlayStation erschien es dann am 21. Januar 2011. Da habe ich es mir dann auch noch irgendwann mal gekauft gehabt. Teil 2 ist mein Lieblingsteil. Wie schaut es bei euch aus? Same. Same. Ja, absolut. Teil 2 ist der beste Teil der Reihe. Das Erste, was auffällt, ist, dass die Grafik einen dicken Schritt nach vorne gemacht hat. Ja, der Erste hatte so komische, experimentelle Figurgrafik. Nee, du hast halt gemerkt, dass mit Electronic Arts halt einfach viel mehr Kohle dahinter stand. Ob man EA jetzt mag oder nicht, ja. Du hast gemerkt, die haben da ganz schön finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Es ist aber trotzdem dieselbe Engine, soweit ich weiß. Ja, aber haben sie fantastisch optimieren können dadurch anscheinend. Ja, sie sehen ganzen, lebensechter aus. Ja, die ganzen Facial Animations sind sehr viel besser geworden. Ich meine, heute sind sie nicht mehr State of the Art, aber damals haben sie fantastisch ausgesehen. Ja. Absolut. Das Spiel startet mit einem unglaublich starken Intro. Es startet mit einem Bang, Alter. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar startet es damit, dass nach der Zerstörung von den Reapers des Sovereign und dem Tod von Saren wird die Normandy ans anderen Ende des Universums verfrachtet, um G zu jagen. Weil der Rat natürlich nicht daran glaubt, dass die Reaper wirklich existieren. Weil der Rat alles verschleiern will, weil Politiker. Ja. Wir glauben an nichts, das nicht vor unserer Haustür steht und auf uns schießt. Nein. Regel Nummer 1. Absolut nicht. Das Spiel startet ja eigentlich mit einer Aufblende und man sieht einen Typen in seinem Stuhl sitzen. Ja. Der die ganze Zeit am Rauchen ist. Der Unbekannte. Ja, genau. Richtig. Und dann ist da auch eine noch nicht näher benannte Frau mit einem extrem knackigen Hintern. Das muss man sagen, weil es gibt keine Szene, wo der Hintern nicht in Szene gesetzt wird. Es tut mir leid. Es ist ja Absicht, dass sie so aussieht. Ja, natürlich. Sagt sie, das selber sie ist von ihrem Vater so gebaut worden. Hallo, sie konnte nichts dafür, dass sie so sexy ist. Und ja. Dann unterhalten sich die beiden. Und das Erste, was halt die Dame sagt, ist, sie lassen Commander Shepard Geth jagen. Geth, damit es auch ja richtig ausgesprochen wird ab jetzt. Ja, richtig. Und dann wird halt... harter Schnitt, Szenenwechsel und wir sind auf der Normandy. Richtig, die von einem unbekannten Raumschiff angegriffen wird, nachdem sie in irgendeinem Sektor nach Geth sucht. Und dieses Raumschiff zerstört die Normandy. Der Anfang beginnt tatsächlich mit einem Knall. Du stehst in dem brennenden Schiff, rettest seine Crew und ich finde diese eine Szene so geil, wo diese Dings so aufgeht und du stehst mitten im All in deinem Raumanzug. Und die Musik hört auf, ja, weil die ja jetzt im Vakuum. Und die Musik ist, ja. Hört auf und du hörst nur das Atmen von Shepard, wie er von A nach B läuft. Mhm. Es ist so cool. Joker versucht der Moment immer noch, sein ist Schiff so geil. Richtig. Ja, du rettest Joker und stirbst. In diesem Film. Du bist tot. Du stirbst, weil du fällst auf einem Planeten und das überlebt keiner. Du verbrennst. Ja, du rettest dead. Joker, indem du ihn in die letzte Fluchtkapsel ballerst. Ja. Und dann selbst gibt's bleibst halt, du da, zurück. Da gibt es aber eine Erschütterung und du schaffst es nicht mehr selber rein, aber du schaffst halt noch den Knopf für Joker zu drücken, damit seine Kapsel wegkommt und du stirbst dann halt. Genau. Richtig. Und dann wirst du. Und dann 2 Jahre später wachst du in einer medizinischen Station auf, die privat finanziert wurde von einem Syndikat namens Cerberus. Das Cerberus-Syndikat kam in Teil 1 schon am Rande vor. Es gab ein paar. Aber das konntest du sehr leicht übersehen und verpassen. Naja, es gab ein paar Codex-Einträge, die du lesen konntest. Du hattest noch 2 Nebenmissionen, die mit Cerberus zu tun hatten, aber die haben keine übergeordnete Rolle in irgendeiner Form gespielt in Teil 1. Nee. Absolut nicht, nein. Nur ganz ein bisschen so am Rande wurden sie erwähnt. Und da wurde halt dein Leichnam geborgen von diesem Cerberus-System und es wurden mehrere Milliarden Credits ausgegeben, um dich wieder zu beleben. Genau, um Shepard, den Strahl der Hoffnung der Menschheit wieder zu beleben. Genau. Richtig, den mit dem sogenannten Lazarus-Projekt. Genau. Mit Hilfe von Implantaten. Im Prinzip bist du ein halber Cyborg innerlich. Und du wurdest halt wiederbelebt. Wie auch immer das funktionieren soll, why not? Geht schon. Mit Geld geht schon. Ist alles möglich. Mit der Macht geht, ich meine, mit Geld geht das schon. Wir sind das Syndikat, wir schmeißen euch so lange mit Geld zu, bis Shepard wiederlebt. Dadurch finden wir halt heraus, dass es so. Halt der Typ vom Anfang war, der Raucher, der das alles gemacht hat, der Chef von Cerberus ist. Cerberus ist eine Splittergruppe der Allianz. Also die haben sich radikalisiert, weil sie nicht nur Menschen, Menschen. Genau, weil sie nicht so liberal sind, wie halt die Politik es sein muss. Die wollen halt nur die Menschen weiterentwickeln und alles andere ist denen eigentlich wurscht. Genau. Und sie wollen sozusagen, dass die Menschheit auferlebt, dass sozusagen sie sind im Prinzip Space-Rassisten. Richtig. Eigentlich schon. Und halt die Leiterin des Lazarus-Projektes war eben die mit dem knackigen Hintern, Miranda. Ja. Miranda Lawson, richtig gesprochen im Englischen von Yvonne Stratowski. Die das Charaktermodell ist, war. Ja, und zumindest das Gesicht. Die sehr vielen Leuten bekannt, sehr vielen Leuten bekannt aus der Serie Chuck, wenn man die noch kennt. Und die ist ziemlich cool. Sie ist auch das Gesichtsmodell auf jeden Fall gewesen von Miranda. Also ja, ist richtig. Die ist aus, oh Gott, wo war die all dabei? I, Frankenstein, 24, Another Day. All I See You. Rapunzel, die Serie? auf jeden Fall, die ist ziemlich cool. Im Deutschen gesprochen von Jennifer Böttcher, auch sehr, sehr gut. Deutsche Schwarzkörper vom zweiten Teil ist auch sehr, sehr fantastisch. Und weil Kai dann ja nicht mehr da ist, brauchen wir einen neuen Soldaten ohne echte Persönlichkeit. Yay, Jacob! Jacob Taylor. Holger Löwenberg spricht ja auf Deutsch. Ja, auf jeden Fall eine angenehmere Stimme als Kai dann, ja. Eine angenehme Stimme als Kai dann, ja. Übrigens, was einem dann auffällt, ist, unser deutscher Shepard hat sich geändert. Jetzt ist es Eric Schaeffler. Tolle Stimme, muss ich sagen. Tolle Stimme. Absolut perfekte Stimme. Absolut perfekte Stimme für Der auch den legendären Shepard. Spruch gedroppt hat, den ich ja schon in unserem Intro erwähnt habe. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsladen auf der Citadel. I'm Commander Shepard und das ist mein favorite place on the Citadel. Fantastisch. Großartig. Love it. Absolut herrlich. Dann trifft man Jacob, mit dem man dann noch durch die Gegend und aus dieser Anlage flieht. Dann trifft man dann den guten Unbekannten, der halt sagt, wir müssen ein Team zusammenstellen, weil es gibt eine neue Bedrohung namens die Kollektoren, die aus irgendeinem Grund Menschen entführen. Menschenkolonien überfallen und Menschen entführen. Und wir wissen nicht, warum. Und das sollst du dann halt aufklären, warum das so ist. Genau, und dann sagt er, sie bekommen ein Schiff und sie bekommen einen guten Piloten. Richtig. Dann, und so bekamen wir dann den guten Joker wieder. Der natürlich von der Allianz abgehauen ist, ja, nachdem Shepard gestorben ist. Und wir bekommen eine neue Normandy. Die Normandy SR2, glaube ich. Genau, die mit einer der epischsten Szene mit epischster Musik angekündigt wird. Ja. Auch hier wieder der Soundtrack. Absolut großartig. Fantastisch. Fantastisch. Sehr viel bombastischer als der absolut erste Teil, aber absolut perfekt. Ja, richtig. Wie gesagt, allein dieses geniales Normandy Ding. Reborn-Theme, Alter. Ah, so gut. Und dann heißt es erstmal. Die ist jetzt schwarz-gelb. Genau. Und dann heißt es erstmal Team zusammensammeln. Das heißt, du fährst über, also fliegst über die komplette Galaxis und sammelst dir dein Team aus verschiedenen Leuten zusammen. Dein A-Team. Aus verschiedenen Leuten zusammen. Was ich sehr, sehr cool finde. Markus, wie sagst du noch zu Teil 2? Du redest relativ wenig. Zu Teil 2? Wir nehmen dir mal alles weg. Richtig. Ich weiß nicht, was ich noch ergänzen soll. Was ist dein Lieblingscharakter aus Teil 2? Aus Teil 2 der Lieblingscharakter? Willst du dir da wirklich einen aussuchen? Ja, eigentlich alle, ich weiß, aber dennoch. Also wen ich nicht mag, ist Jacob. Ja, den mag niemand. Niemand mag Jacob. Nein, tatsächlich, aber der coolste Charakter für mich ist der einzige, den du nicht spielen kannst, ist wirklich der Unbekannte. Der hat auf mich richtig Eindruck gemacht. Ist auch der einzige, der Anzug trägt, also. Mein Lieblingscharakter, eigentlich habe ich zwei absolute Lieblingscharaktere in Teil 2. Morden Solus, ein Salarianischer Wissenschaftler. Ich liebe diesen Kerl. Den man und aber eigentlich Thane so richtig erst im dritten Teil zu schätzen lernt. Ja, und im Thane dritten hat er seinen richtigen Auftritt. Das hier ist so die freundet euch schon mal mit ihm an. Genau, das ist für ihn ist das nur die Introduction. Der ist ja eigentlich nur ein ganz fantastischer Wissenschaftler. Ich liebe halt seine Art, wie er spricht, dieses komplett überzogene, quirkige, unglaublich schnelle, seiner Intelligenz. Super. Absolut großartig, ich liebe diesen Kerl. Und Thane Krios, das ist so ein Attentäter. Thane Krios, so von allen neu eingeführten Charakteren mein absoluter Favorit, ja. Ja, von den neu eingeführten Charakteren, absolut großartiger. Das ist so ein Drell-Attentäter, das sind so auch so sehr schuppig aussehende fast schon ein bisschen wie Figuren. Fisch aus, ja. Ja, und es sieht echt, ich liebe diesen Kerl einfach nur, weil er halt so cool ist. Der ist einfach eine coole Sau. Er liebt den Kerl. Er lebt nach seinem eigenen Kodex, an den er sich auch streng hält. Hat natürlich eine dunkle Vergangenheit, wie könnte es auch anders sein? Genau. Und auch wieder wie hier, wie in Teil 1, kann man sich wieder entscheiden zwischen gut und böse. Was auch dazu führt, dass manche Charaktere, ich glaube nur, es hängt, glaube ich, nur von einem Charakter ab, was dann geändert wird. Also es gibt, anstatt den einen Charakter den anderen Charakter kriegst. Genau, es gibt einen Charakter da, wo sich's ändert. Je nachdem, ob du gut oder böse bist. Das ist bei den Asari, bei Morath und Samara. Ja. Samara ist eine alte Asari-Justikarin. Justikarin sind so sehr hoch geschätzte Kriegerinnen, so wie du weißt. Die stärksten Biotik-Anwenderin in der ganzen Galaxis. Ja. Richtig, biotik-richtig Magie-Anwenderin. Und ihre Tochter ist Morinth. Das ist eine Yakshi. Ja. Arag-Yakshi, das sind Leute, im Prinzip Succubus. die haben unglaublich hohen Sex-Drive, aber Idee, mit dem sie schlafen, sterben halt. Ja. Und wenn du das als Shepard sich für sie entscheidest und dann trotzdem mit ihr vögelst, dann stirbst du auch. Richtig. Kommt der Game Over, Bildschirm. Ganz fantastisch. Richtig. Was ich aber gut finde, ist die Geschichte von Morinth und ihrem letzten Opfer. Diese Künstlerin, diese, wo du dann herausfinden musst, wo sie ist und was sie macht und so weiter. Ich fand das sehr, sehr gut geschrieben. Allgemein, die Nebenmissionen sind großartig, die Hauptserie ist super geschrieben. Ganz kurz zu den Gut und Böse, ihr hattest das erste Mal, dass du so Interruptions hattest, dass du den Gut- oder Böse-Knopf drücken musstest, um eine bestimmte Aktion auszulösen. Oder eben nicht auszulösen. Ja, das war auch cool. Weil hast du sehr oft halt die Renegade-Option, dass du deine Knarre ziehen kannst oder du drückst den Knopf halt nicht, dann bleibt Shepard ruhig. Richtig. Oder es gibt auch die blaue Aktion, in dem du irgendwas anderes machen kannst. Ja, das ist so, bleiben wir mal bei dem Beispiel Knarre ziehen und dann kommt halt die Gute, dass er halt versucht, auf sie einzureden, dass er halt so die Hände vorsichtig hebt und alles. Ja. Trotzdem habe ich den einen Typen immer aus dem Fenster gekickt. Ich glaube, das macht jeder. Weil es einfach lustig war. Du sammelst ja die ganzen Leute zusammen, wie zum Beispiel auch Grunt, Grunt ist ein koreanischer Kämpfermeister. Eigentlich ist Grunt ein Baby. Eigentlich ist er ein Baby, der aber die ganzen Erinnerungen der großen Kampfmeister in sich trägt, genau. Ein künstlich gezüchteter Koreaner, würde ich sagen. Koreaner. Und der halt, wie gesagt, der ist halt jung, er ist halt kampfhungrig. Der wächst dir aber unglaublich ans Herz. Halt, der wird wirklich zu deinem Sohn, den adoptierst du. Ja, der ist ziemlich cool. Dann haben wir, wir treffen wieder auf Tali. Der helfen mir, wir treffen wieder auf Garrus. Die treffen direkt in der ersten Mission wieder, aber sie schließt sich da noch nicht an. Wir treffen wieder auf Garrus. Wie gesagt, wir treffen auf Mordin und Thane. Aber wie Garrus wieder reingeholt wird, fand ich geil. Ja, das war super. Ey, da ist dieser Typ, der die ganzen Söldner abknallt. Er hat ein Scharfschützengewehr, das ist richtig cool im Ballern. Der Archangel, ja. Wer mag das so sein? Und dann kommst du halt den Turm hoch, wo er sich verschanzt hat. Wo du dich wunderst, warum er dich nicht abgeknallt hat. Und da merkst du halt, warum. Dann nimmt er den Helm ab und siehst, hey, es ist Garrus. Mein Space Bro ist wieder da. Hurra! Yay! Also ab dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich schon vermutet, es muss irgendwer sein, der Shepard kennt. Sonst wärst du einfach abgeknallt worden. Ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht drüber nachgedacht, sondern bin einfach hin und da war es Garrus und ich habe einfach erstmal abgespritzt, ja. Was ich übrigens empfehlen kann, ist 100%, wenn du die weibliche Variante von Shepard spielst, date Garrus. Es ist so fantastisch. Weil du dann im wie gesagt, ich habe mir als weiblicher Charakter gespielt. Ich freue mich drauf. Das wird jetzt wahrscheinlich der nächste Run sein. Ganz wichtig, Markus, wenn du Garrus romancen willst, darfst du in den ersten beiden Teilen niemanden romancen. Weil die ganze Romanze mit Garrus findet dann erst im dritten Teil statt. Aber es ist ja, alles richtig. Ich kenne diese. Es lohnt sich. Ich kenne dieses, du musst enthaltsam sein für Tali. Da darfst du auch Tali nicht ist es egal, ob du vorher Miranda gebumst hast. Ja, aber Garrus nimmt es dir übel. Ich dachte, bei Tali ist es nur egal, was du im ersten Teil gemacht hast. Nee, das ist über die. Ich habe Tali auch geromanced, obwohl ich im ersten Teil Ashley hatte und im zweiten Teil Miranda. Das war Tali egal. Okay, ich habe nämlich bewusst im zweiten Teil auf alles verzichtet, nur um Tali zu bekommen. Ich habe aus Versehen Jack geromanced. Ich war zu nett zu ihr. Es gibt auch später einen Charakter namens Jack. Das ist so eine weibliche Biotik-Expertin, die halt richtig cool im Zaubern ist, sozusagen. Sie ist halt sehr. Wie sagt man das am besten? An ihr ist von Cerberus halt krass herumexperimentiert worden, weil sie unglaublich biotisch stark war, schon als Kind. Sie halt quasi so eine Art Facility halt einfach gehalten und an anderen Kindern experimentiert, damit, um zu gucken, wie sie halt Jack noch stärker bekommen. Richtig, Jack hat das halt anders wahrgenommen. Sie hat gedacht, dass sie halt nur bestraft wird und es den Kindern draußen gut geht, aber dem war nicht so. Die haben an den Kindern herumexperimentiert, damit Jack halt möglichst gefahrenfrei neue Stoffe ausprobieren kann. Richtig. Und Jack ist halt, hat keine Haare, ist sehr tätowiert. Überall tätowiert, hat Piercings und so weiter. Und ich fand die Figur cool, ich habe mit ihr öfters geredet und dann war ich irgendwie zu nett. Und dann so, Wichtig ist, wenn sie, das Geile ist, drittes Gespräch mit ihr, hey, wenn sie vögeln wollen, sagen sie es doch einfach. Ja, ja. Wenn du darauf aber eingehst, redet sie danach nicht mehr mit dir, weil ja, du wolltest mich doch nur für die schnelle Nummer und dann öffnet sie sich ja halt gar nicht mehr. Ja, du musst halt sagen, richtig, nein, dafür bin ich nicht hier und dann geht alles trotzdem relativ schnell. Dann springt sie dir an den Hals. Ja. Ja, das tut sie, ja. Dann liebt sie sich ganz plötzlich. Also ich mag die ganzen Charaktere, die sind super geschrieben, die haben ihre eigenen Dämonen, die sie mit sich rumsteppen, die du natürlich auch beseitigen musst, indem du ihre Missionen erledigst. Jeder hat noch eine Loyalitätsmission, richtig. Ja. Richtig. Und wie genau. Du machst sie nicht. Du hast sie zu machen, weil wenn du sie nicht machst. Weil jetzt mal abgesehen davon, für was du sie gameplay-technisch machst, ist es halt. Das ist der Hauptteil des Spiels, diese Mission. Du lässt halt, keine Ahnung, wenn du sie kennst, nicht weglassen. Nein, aber es ist halt, du lässt ja, keine Ahnung, die Hälfte des Spiels weg, wenn du die Loyalty-Missions nicht machst. Richtig. Du kannst sie machen, du musst sie nicht machen. Wenn du sie nicht machst, du gehst halt auf eine Selbstmordmission am Ende. Dann hast du das Bad Ending, genau. Ja, und dann gehen alle drauf. Kann es halt passieren. Kann es halt passieren, dass die Person einfach draufgeht. Den DLC-Charakter vergessen, Said. Die zwei sehr. Said, ich mag Said nicht. Said Messani ist so ein Kopfgeldjäger, ist einfach ein Arsch. Und ich habe mich nie mit ihm befasst. Der hat mich sehr an Candorous aus KOTOR erinnert, deshalb mag ich den. Ja, schon. Ja, ich habe ihn auch halt links liegen lassen. Ich mag auch Candorous nicht. Und noch Kazumi Goto. Kazumi ist eine Meisterdiebin. Ihre Mission ist interessant. Nettes DLC. Nicht. Ja. Also die Mission finde ich richtig cool. Obwohl der Was ich schade finde ist. Aber die Mission ist cool. Ja. Was ich schade finde, ist, dass du, nachdem du mit Kazumi dann da raus bist und sozusagen das geholt hast, auf was sie halt haben wollte, so eine Blackbox mit ihrem Geliebten drauf, ihre letzte Nachricht von ihm, du kannst danach nicht mehr mit ihr reden oder interagieren. Das fand ich halt schade. Ja, es ist ja bei Said eigentlich so, auch so. Weil Said, mit dem kannst du auch nicht mehr reden, weil die beiden nur DLC-Charakter, die sind eigentlich nur für ihre beiden Missionen da und für ihre Kampfkraft. Genau. Ja, das ist das Einzige, wofür die beiden da sind, um halt die auszuwechseln. Spielerisch kannst du immer mit zwei Charakteren rumlaufen, das heißt, du kannst dich entscheiden, wie du mitnehmen möchtest. Also in ihren Leute-Missionen. Ja. Richtig, ja, in den Leute-Missionen nimmst du halt diejenigen mit. Also Thane und Tali passt, mehr brauchen wir nicht. und wenn ich halt die Wahl hatte, durch hatte die ich Gegend immer Garrus und Thane dabei, ja. Ich hatte, wenn ich die Wahl hatte, hatte ich tatsächlich immer Mordiff dabei und Garrus oder manchmal auch Tali und Thane. Jack hatte ich so gut wie nie dabei. Die kann daheim bleiben. Ansonsten nimmst du die Leute mit, machst halt deren Mission und gehst dann am Ende auf eine... Ich hatte eigentlich Garrus immer dabei, weil es Garrus ist und dann habe ich halt gewechselt. Mal Thane, mal Grunt. Miranda und Jacob habe ich eigentlich fast nie mit rausgenommen. Nee, ja nicht. Miranda ist so sexy, wie sie ist. Sie hat aber auch die langweiligste Mission. Ja, finde meine Schwester. Dann. Yay. Passt, läuft. Und je nachdem, wie du übrigens am Leben lässt. Ich sehr gerne mitgenommen, muss ich sagen. Ich nicht. Ich mochte Miranda nicht. Ich mag Miranda nicht. Ich mag ihren Charakter nicht. Ich bin nur gerne in ihr Büro gegangen, weil es dann aufsteht und mir ihren Hintern entgegenstreckt. Ja, so ehrlich muss nicht ich sagen. Nicht mehr in der neuesten Fassung. Mann, ja. Nicht mehr in der neuesten Fassung. Haben sie ja geschnitten, die Szene. Ja, das ist die erste Mod, die rauskam dann. Ja, das war die erste Mod, die rauskam, dass die Szene wieder eingebaut wird. Je nachdem, wie du übrigens im ersten Teil am Leben gelassen hast, sei es Kaidan Alenko oder sei es Ashley Williams, tauchen die später wieder dann auf. Dann tauchen die in einer Mission auf, nur um dich anzugiften, genau. Ja, nur um dich anzugiften, dass du jetzt bei Soros arbeitest. Das Schöne ist, ich habe tatsächlich mal Kaidan am Leben gelassen und er hat mich für eine Frau gehalten. Und den Bug haben sie bis heute nicht geändert. Finde ich super. Okay. Sie ist der größte, einer der größten Soldaten der Menschheit. Ja, Kaidan, ich stehe. Woran merkst du, dass eigentlich nur die Weiblichen ihn am Leben gelassen haben und ja, die das wussten? Ja, Kaidan, ich stehe direkt, vor dir. Fuck off, du Penner. dann trifft später noch auf eine künstliche Intelligenz namens Edie. Die ist halt in deinem Schiff. Edie halt ist schon die ganze KI. Zeit eine KI auf dem Schiff, die Joker am Anfang nicht mag. Richtig, aber der Joker verliebt sich so langsam in sie. Später dann noch. Die beiden werden auf jeden Fall auch im Verlauf der Geschichte, werden Joker und Edie auf jeden Fall Partner, also eher unter Schiff. Das ist das geilste Romance-Ship, das es gibt in diesem ganzen Spiel. Eigentlich schon, ja. Joker und sein Schiff. Ich mag auch immer, wie Seth Green die Synchronstimme angeguckt hat. Ja. Es gibt so ein paar Behind-the-Scenes-Aufnahmen und wie er sie anguckt. Er würde sie am liebsten sofort anspringen, genauso wie Joker Edie anspringen will. Ich muss aber auch dazu sagen, die Edie spricht im Englischen. Gott, ist sie sexy. Trisha Helfer, ja. Oh. Die ist ziemlich cool, das stimmt. Wir haben noch gar nicht gesagt, wer den Elusive Man im Englischen spricht. Martin Sheen. Ja, was für eine Stimme. Übrigens, Martin Sheen, der Unbekannte und David Anderson, also derjenige, der Keith David spricht, werden beide gesprochen von Bernd Stefan. Siehst du mal, was er für eine Range hat. Der kann gleich beide gleichzeitig. Wie gesagt, Teil 2 ist mein absoluter Lieblingsteil. Ich finde Teil 2 super. Teil 2 ist leider aber auch der Teil, wo sich EA entschieden hatte: Wir sind EA, gebt uns Geld. Wir brauchen Geld. Wir möchten noch mehr Geld. Und Mass Effect war ja erfolgreich. Deswegen brauchen wir noch mehr Geld. Weswegen es einen Haufen Updates gab zu den Games und auch einen Haufen DLCs gab zu den Games. Unter anderem gab es Absturzstelle der Normandy, das ist einfach nur eine kurze Mission, in der Shepard Dienstmarken findet von vergangenen Charakteren. Wobei ich die eigentlich ganz nett finde, weil du beim siehst ersten so, Mal ja, beim zweiten Mal ist sie einfach nur beim ätzend. Ersten Mal ja. Beim zweiten Mal ist er ätzend, weil die ganzen Dinger sammeln muss. Aber Said, wie gesagt, Said ist ein extra Charakter, der danach nichts mehr zu sagen hat. Hattest, dann war der automatisch dabei. Ja, du hattest den Feuergänger-Pack. Das war so ein Zugriff auf so ein gepanzertes Fahrzeug. Wo du mit den beschissesten Missionen, die du dir vorstellen konntest. Ja, du fährst über Planeten, du schippst über Planeten über und musst Sachen ansammeln und stehst davor, drückst eine Taste und sammelst den Scheiß ein. Langweilig. Furchtbar. Kazumi, gestohlene Erinnerung, wie gesagt, das ist Kazumi, die Meister, die begleitet dich dann. Ihre Mission selber ist cool. Hat aber, glaube ich, 510 Euro gekostet, die Mission, ja. Naja, typisch. Und da war es jetzt weg. Overlord gibt's noch, das ist eine, muss in 5 Minuten einen Vorfall untersuchen, um eine künstliche Intelligenz, die außer Kontrolle geraten ist. Overlord mag ich tatsächlich, weil ich den Charakter, den du da findest, krass finde. Den triffst du sogar im dritten Teil wieder, wenn du die Mission gelöst hast. Ja. Weil das ist so ein autistischer Charakter, der halt von seinem Bruder komplett ausgenutzt wurde. Und die KI ist halt wahnsinnig geworden. Fand ich sehr, sehr gut gemacht. Shadowbroker finde ich persönlich ist das beste DLC. Das Liara-DLC, ja. Das Liara-DLC, weil du mit Liara im Prinzip sie zum Shadowbroker machst. Shadowbroker ist so jemand, der handelt mit Informationen. Gestohlenen Informationen und so weiter und hat ein komplettes Netzwerk. Und du hilfst halt Liara dabei, den jetzigen ja. Shadowbroker halt umzubringen, weil der hat ihre Kontakte halt gefangen genommen hat und du bringst sie halt um. So wird sie dann zum Shadowbroker. Sie wollte das Ganze eigentlich verhindern. Jetzt ist sie selber Shadowbroker. Wobei, das ist tatsächlich meine Lieblingsszene. Wenn du sie datest und während im Hintergrund alles explodiert, küssen sich die beiden. Das finde ich so gut. Das finde ich einfach noch so gut. Ich bin immer noch neidisch, dass sie der Shadow Broker werden darf und man nicht selbst mit Informationen handeln darf. Du würdest auch ein eigenes Spiel entwickeln namens Mass Effect The Spreadsheet oder so ähnlich. Ganz ehrlich, wieso nicht so ein DLC? You are the Shadow Broker. Und dann musst du geschickt mit Informationen handeln. Nein, das wäre langweilig. Nein, das wäre total geil. Nein. Und du kriegst die Jahre nur rum, wenn du besser handeln kannst als sie. Wenn du die Version damals für die PlayStation 3 gekauft hast, dann gab es einen kleinen interaktiven Comic, Mass Effect Genesis. Dieser Comic hat die Handlung des ersten Teils in Kurzform nacherzählt, wobei 6 wichtige Entscheidungsmöglichkeiten konntest du neu treffen, weil es gab damals noch nicht die Möglichkeit, dass du deine, also es gab auch die PC die Möglichkeit, dass du deine dein Speicherstand in den zweiten und dritten Teil mitnehmen konntest. Ja, auf der 360 auch. Und auf der 360 ging das auf der PlayStation. Auf der PlayStation glaube ich. Weil es den ersten Teil nicht gab. Es gab nur zu dem Zeitpunkt gab es den ersten Teil. Es gab nur 2 und 3 für die PlayStation 3, ja. Ja, und dann Teil 1 kam erst später. Richtig. Und danach ging die Möglichkeit erst, dass du das machen konntest. Aber ich fand das eine coole Idee, dass du deinen Speicherstand so übernehmen konntest, dass alle Sachen, die du da gemacht hast, wurden dann übernommen in den zweiten Teil und danach gab es am Ende noch die Ankunft. Diese Erweiterung handelt kurz vor Teil 3. Ist die quasi die Brücke zu Teil 3. Ist so die Übergangsmission dazu, richtig, ja. Richtig. Und wenn du die nicht spielst, bist du am Anfang von Teil 3 etwas verloren. Ja, weil du halt nicht weißt, warum Shepard am dritten Teil da ist, wo er gerade ist. Ja, es ist völlig dumm. Reden wir aber erstmal über das langweiligste Minispiel aller Zeiten. Ach, Planeten abscannen und Scheiße suchen. Ich hasse es. Oh Gott, nein. Ich fand es noch schlimmer als das mit dem Buggy. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich ungelogen eine leichte Sehenscheinentzündung davon bekommen. Weil ich das 3 Stunden lang gemacht habe. Das ist das Einzige, was ein sonst perfektes Spiel für mich echt manchmal. Ja, du musst es ja bis zu einem gewissen Punkt machen, weil du ja dein Schiff komplett upgraden musst. Ja, richtig. Ja. Ich habe es gehasst, dazu gezwungen zu sein, aber ich mache es mittlerweile nie mehr länger, als es sein muss. Ich mache es auch nur noch für die Schiffs-Upgrades. Die Waffen-Upgrades sind mir kackegal. Das Schöne ist ja, wenn du es einmal durchgespielt hast, kannst du. Ich nehme immer wieder denselben Spielstand, den ich vorher hatte, weil der ist nämlich, du kriegst so viele Ressourcen, dass du das nie wieder machen musst. Es sei denn, du willst einen 100%-Run machen mit den ganzen Nebenmissionen, die du noch extra finden kannst. So, dann überlassen wir aber doch mal Markus das Wort und damit er erklärt, warum wir das Schiff überhaupt erst komplett upgraden müssen. Weißt du, wieso? Man muss das doch nicht upgraden. Doch. Sollte man zumindest. Ja, das sollte man schon, ja, wenn man Geld ausgeben möchte, ja, aber er sammelt ja lieber die Kohle. Warum haben wir nochmal alle Loyalitätsmissionen, Markus? Markus, der Scheinwerfer ist auf dir, wir beide haben gerade... Der Scheinwerfer ist auf mir. Du stellst mir eine Faktenfrage, bist du dir da sicher? Da antworte ich sehr faktisch, wir brauchen das, damit wir das Good Ending bekommen. Sonst sterben alle. Oder um es mit den Worten aus einem meiner Lieblingsfilme zu sagen, jetzt gehen wir alle drauf. Atlantis. Fuck yeah. Ah, den habe ich erst neulich gesehen zum ersten Mal. Das ist der Grund, warum wir uns durch dieses ekelhafte Minigame spielen müssen. Die Nebenmissionen, die sind nicht das Schlimme, aber dieses... Sehr, sehr gut. Ja, wenn du die nicht machst und das Ganze ignorierst und einfach dieses Portal, Omega-4-Portal reinfliegst, dann stirbst du instant. Spiel vorbei, passt. Richtig, Spiel vorbei, passt. Ne, du brauchst so eine du kannst am Anfang nicht reinfliegen, du brauchst erst so ein spezielles Dingens, was du da nutzen kannst, um da reinzufliegen. Die Reaper-Dechiffrierung. Richtig. Und die Schlüssel und dazu findest du mit einem toten Reaper, wo wir noch einen Charakter auflesen. Legion. Ja, Legion. Legion, genau. Oder Legion im Deutschen. Ja. Legion. Legion. Ein Geth. Legion ist ein kaputter Geth, richtig. Der einfach mal den Brustpanzer von Shepard hat. Richtig. Das war so weird bei dem Trailer damals bei Teil 3, aber dazu kommen wir noch. Es gibt die Möglichkeit, dass wenn du das nicht machst, gehen deine Leute nach und nach drauf. Wenn du die Leute-Mission nicht machst, gehen deine Leute nach und nach drauf. Und es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass alle sterben. Ja. Komplett. Jeder Einzelne, alle sterben. Selbst Shepard. Dass sie am Ende einfach alle sterben. Dass Joker dann alleine in der Normandy steht im Abspann, ja. Und da war damals die Frage, wie zur Hölle würden die das im dritten Teil übernehmen? Da gab es damals einen Teaser-Trailer, wo du die aktuelle Rüstung von Teil 2 gesehen hast, wie sie auf Legion getackert ist. Und ich so, spielen wir dann Legion? Oh, voll cool. Nee, es hat nichts damit zu tun. Alles wurde komplett geändert. Es gibt mehrere... Aber cool wäre es gewesen, Du kannst cool das Bad Ending von Teil 2 halt nicht in Teil 3 übernehmen. Nicht komplett, nein. Es gibt mehrere Video-Essays, die ich empfehlen kann auf YouTube über Teil 3. Es gibt so dermaßen viel zu wissen über Teil 3. Was bei der Entwicklung schiefgegangen ist, wie sich EA extrem eingemischt hat bei der Entwicklung dieses Games. Jetzt ist wirklich komplett über die Suicide-Mission drüber gehen. Ja. Die geilste Mission in der Videospielgeschichte. Die willst du jetzt gar nicht. Da möchte ich gerne drüber gehen. Ja, die will ich nicht Leuten vorenthalten. Da würde ich wirklich sagen. Sie scharf drauf zu machen. Um sie scharf drauf zu machen, spielt es. Weil das war ein absoluter What the fuck-Moment. Meines Erachtens. Und ihr braucht vorher nicht speichern. Keine Sorge. Da kann nichts schief gehen. Wenn ihr die Loyalitätsmission gemacht habt und alles geupgradet habt, da kann nichts mehr schief gehen. Da kann nichts mehr schief gehen, richtig. Da möchte ich nur ganz kurz drüber gehen, weil das sollten wirklich die Leute spielen, weil die Suicide Mission ist fantastisch. Die sollte sich wirklich jeder selber anschauen, beziehungsweise selber spielen, weil die ist so großartig und dieser eine Moment, der dann passiert, wenn du gegen den Endgegner kämpfst, wo du denkst so, what the fuck is this? Warum zur Hölle? Und wo du dann erfährst, warum die überhaupt Menschen entführt haben, war ein absoluter holy shit Moment für mich. Und das möchte ich gerne den Leuten dazu bringen, dass sie das selber spielen, ganz ehrlich. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Wie du möchtest. Passt. Ja. Die Handlung des dritten Teils startet im Sinne von, wenn du das letzte DLC von Teil 2 nicht gespielt hast, bist du etwas verwirrt. Ja. Weil Shepard... Kriegsgefangen. Mein erster Run war sehr verstörend. Ja, weil ich hatte das aber so nicht gespielt, weil der gute Shepard ist in... Auf der Erde. In Gewahrsam. Auf der Erde in Gewahrsam. Er ist Kriegsgefangener. Er ist Kriegsgefangener, richtig. Du fragst dich, hä? Wir haben die Welt... Wir haben das Universum gehört, was ist passiert? Tja, in dem DLC, was für Teil 2 rauskam, bist du bei solchen Gegnern, bist du bei solchen Leuten namens die Batarianer. Die Batarianer sind eine, auch eine Alien-Rasse, schwer zu beschreiben, wie die aussehen, ehrlich gesagt. Und du hast mitbekommen. Vom Kopf her so insektenartig. Ja, du hast mitbekommen, dass die angeblich über das System der Batarianer Reaper zu uns kommen wollen. Du folgst einer Wissenschaftlerin, du rettest sie, weil die das verhindern will. Es stellt sich heraus, die Wissenschaftlerin hat dich angeschissen, die wollte das durchziehen. Die werden die ganze Zeit von den Reapern indoktriniert, genau. Richtig, die wollte das durchziehen, dass sie durchkommen. Und dir bleibt nur die Möglichkeit, das komplette System der Batarianer von allem abzuspalten, indem du deren Mass Effect Portal zerstörst. Und dabei dem, dann gleichzeitig deren, auch der zumindest der Heimatplanet der Batarianer kaputt geht. Ja. Ah ja, im Prinzip deren Heimatplaneten komplett zerstörst. Das ist die einzige Möglichkeit, die du im Prinzip begehst, so ein extremes Kriegsverbrechen. Rettest damit aber Milliarden von Leute. Und das ist halt der Grund, warum du als Kriegsgefangener und im 3-3 anfängst. Wo ich am Anfang dachte, hä? What? Warum halt ihr halt Shepard am Boden? Warum ist er nicht auf der Normandy? Wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Ja, wieso bin ich hier in irgendeiner. Wieso muss ich den Rat schon wieder davon überzeugen, dass jetzt die. Vor allem ist es der Rat der Menschen in dem Moment. Ha? Nochmal? Es ist der Rat der Menschen in dem Moment, weil du bist ja auf der Erde. Der Rat ist ja auf der Citadel, du bist ja auf der Erde. Aber du wieso bist Shepard ein Verräter, der zu den Extremisten übergelaufen ist. Ja. Ja, ja, richtig, ja, weil du ja zu den bei jetzt besser bist. Und deshalb hat er das gemacht, ja, ja. Genau, richtig. Weil die wollen alle immer noch, ja, die Reaper, ja, ja. Ja, die Reaper, ja, pff, die Reaper, und in dem Moment greifen die Reaper an. Wie es der Plot so möchte, greift dann genau in dem Moment die Reaper-Flotte an. Wo auch immer sie urplötzlich herkommen, es gab ja keine Möglichkeit mehr, dass sie eigentlich kommen. Ja, die waren die ganze Zeit schon auf dem Weg, die Portale hätten es ja nur schneller gemacht. Ja, aber sie waren ja auf dem Weg. Shepard hat es ja dadurch einfach nur immer wieder hinausgezögert. Und deswegen dadurch, wollte man ja eigentlich immer sich darauf vorbereiten, aber es glaubt keiner. Ja, das stimmt. Ja, und dann fängt dieses Szenario an, dass quasi gefühlt alle Ratsmitglieder, sie war so frei nach dem Motto, warum haben sie uns das nicht vorher gesagt? Ja, genau, ist so bescheuert. Weil sie sagen es natürlich und nicht, aber indirekt merkst du es die ganze Zeit, dass sie merken, ach scheiße, hätten wir doch auf Shepard gehört. Ja. Und auf einmal herrscht gar keine Einigkeit mehr. Ja, jeder ist sich selbst der Nächste, jede Rasse ist sich selbst der Nächste. Du lässt halt hier Anderson auf der Erde zurück, weil du selber dich auf den Weg machen musst. Richtig, und wieder mal deine Crew zusammensammeln, aber diesmal nicht nur um die Menschheit zu retten, sondern um alle zu retten. Das ganze Universum mal kurz, ja. Das ganze Universum mal kurz zu retten, ja. Die Prämisse ist super, es ist relativ scheiße umgesetzt. Nein, eigentlich, in manchen ist Situationen. Es emotional geschrieben. Ich habe viel gewartet beim Spielen. Es ist nur das Ende, auf das wir später eingehen, was halt so scheiße ist. Das war absolut geil. Das Ende hat alles zerstört. Ja, sehe ich halt auch. Es gibt aber auch wirklich Szenen, wo du dir denkst, so, was habt ihr euch dabei gedacht? Du siehst, du kommst zu den Torianern, die bestausgerüstete Kriegsflotten überhaupt haben. Das sind die besten Soldaten der Galaxis. Die organisiertesten zumindest, ja. Die organisiertesten und besten Soldaten der Galaxis, deren Scheißheimatplanet brennt. Und Shepard steht davor und sagt, auf der Erde war es doppelt so schlimm. Shepard, halt die Klappe. Du hast so ein kleines imaginäres Kind sterben sehen. Halt die Schnauze. Deren Heimatplanet brennt. Weißt du ja nicht, wie es vorher aussieht. Hast du da schon mal Sightseeing gemacht? Vielleicht zünden die aus Spaßhäuser an. Ja, und natürlich haben wir wieder einen völlig unnötigen menschlichen Soldaten mit an Bord. Ich hasse James Vega. Weißt du, der Charakter, der einfach als Schaustellerpuppe auf dem Schiff bleibt. James Muskel Vega. Weil du hattest Kaidan, der halt zumindest die Hintergrundgeschichte hatte, dass er halt ein altes Bionik-Implantat im Kopf hatte, weshalb er die ganze Zeit Kopfschmerzen hat, weshalb es ihm nicht immer gut geht. Ich meine, es ist langweilig, aber er hatte wenigstens was. Ja. Dann hattest du halt... Er hatte Kopfweh. Dann hattest du Jacob, der zumindest eine Cerberus-Vergangenheit hat und eine schwere Kindheit hatte. Und jetzt hast du Vega, der irgendwann mal einen Jim hatte. Jetzt hast du Jimmy Vega, ja, der eine Mission verkackt hat. Es gibt einen animierten Film, die du siehst, wie er die Mission verkackt hat. Sein komplettes Team, was er hatte, die hatten ja so ein, die hatten ja, was, wie war die Story von dem Ding? Die haben irgendwie eine Möglichkeit gefunden, angeblich die Kollektoren aufzuhalten. Er hat das ganze Team geopfert, um halt die Informationen zu und am Ende war es komplett sinnlos, dass er das gemacht hat. Es war halt sinnlos, weil Shepard halt Commander Shepard ist, ja. Richtig. Und Shepard hat das halt so gelöst. So, das braucht keine Informationen, er macht einfach. Und deshalb. Er hat im Prinzip sein komplettes Team für nichts geopfert. Ich meine, er hat alles richtig gemacht, aber er heult deshalb trotzdem die ganze Zeit rum. Er hat alles richtig, furchtbar. Er kann ja nichts dafür, dass Commander Shepard ist. Richtig. Er hat in der Mission die richtige Entscheidung getroffen. Du musst diese Entscheidung treffen. Die Mission hat nun mal leider Vorrang als Soldat. Ja? Er hat alles richtig gemacht. Aber trotzdem, ich habe mein Team sterben sehen. Es ist alles scheiße. Ich bin so scheiße. Halt die Fresse. Ja, ohne Witz. Also der Charakter ist schlimm. Als ob hier Commander Shepard hier keine wichtigen Entscheidungen getroffen hätte. Also ich mag ja schon Jacob nicht. Näher beschäftigt, muss ich sagen. Vor allem, kannst du zu Coromance, wenn du möchtest. Er ist ja der große Muskelguy. Ist er der Grund, warum wir kein Kroganer in diesem Teil auf dem Schiff haben als Crewmitglied? Ja, er der Waffenmeister ist. Das Schöne ist aber, er ist also selbst der Arsch, der mir mein Kroganer geklaut hat. Weil du hast ja pass auf, selbst es gibt ja Grunt. Ja, aber selbst das Spiel mag ihn nicht, weil in der ersten Mission triffst du auf einem Planeten, um Informationen zu finden, triffst du Liara wieder, die jetzt übrigens gesprochen wird von Tanya Dose. Die auch die Sprecherin von Morrigan ist in Dragon Age. Ja. Richtig, triffst du Liara wieder, ne? Und dann sagen sie zu ihm, James, ab aufs Schiff. Verpiss dich. Was, aber ich bin, nee, verpiss dich, ab aufs Schiff. Und da bleibt er auch. Weil du hast und da ja, bleibt er auch. Ganz wichtig, du hast ja entweder Kaidan oder Ashley ja jetzt wieder getroffen auf der Erde, die dann jetzt an deiner Seite sind und dann eben Liara. Auf dem Mars. Mein Harem ist komplett. James, du kannst gehen. Was will man mehr? Übrigens, James Wigger gesprochen auf Englisch von Freddie Prinze Jr. Nur deshalb wurde der Charakter überhaupt etabliert. Und, ich glaube auch, ja. Ja, kannst mir nicht erzählen, dass es nicht so ist. Und auf dem Mars, dann findest du dann auf einmal eine starke Agentin von Cerberus, die aber einen Cyborg-Körper hat, den wir dann mal mit aufs Schiff nehmen und da passiert was ganz Sonderbares. Edie benutzt den Körper, transferiert sich in den Körper und wird endgültig zu Eastern. Jokers Waifu. Ja. Kann endlich und Joker daten. Endgültig zu Jokers Waifu. Richtig. Und ist, übrigens, die deutsche Stimme ist super. Wenn es das erste Mal im Cockpit ist und dann sprichst du mit Joker, hier, guck's dir an, ist es nicht fantastisch, ist es wunderschön. Christine Pappert ist es übrigens, die ist eine sehr gute Sprecherin. Ich spreche sie ganz fantastisch, ja. Ja, auch fantastisch. Also Joker, wie man schon hört, ist wieder mit dabei. Der Elusive Man, also der Unbekannte, ist wieder mit dabei. Diesmal auf der gegnerischen Seite, weil die ja wieder zu den Menschen zurückgelaufen ist. Diesmal auf der gegnerischen Seite, richtig, ja. man hat ja auch gesagt zu dir, man hätte dir einen Kontrollchip einpflanzen sollen, aber Miranda war dagegen, weil das hätte dich korrumpiert und so weiter. Da wäre Shepard nicht Shepard gewesen, richtig. Ja, und du wechselst im Prinzip die Seiten, dass du wieder zurückgehst zu der Allianz und denen dann weiterhilfst. Immer und dort, wo es am meisten halt Spaß macht. Richtig. Und dann jetzt halt Krieg führen musst. Und du musst halt Leute zusammensammeln wieder. Auch wieder deren Mission machen. Du musst diesen Was wir vergessen haben zu erwähnen im zweiten Teil ist, dass unser guter alter Freund Rex jetzt der Anführer der Kroganer ist. Richtig, ja. Eine wirklich wichtige Info. Und jetzt ist er auch Anführer des Rates, sozusagen des Kriegsrates ist er jetzt der Anführer, deswegen kommt er auch nicht mit. Du heißt, auf deinem Schiff treffen sich Leute, das ist auch wieder komplett umgebaut worden, jetzt ist die Nummer die S3, glaube ich, die dann auch wieder komplett umgebaut wurde. Du triffst dann auch wieder einen großen Konferenzraum und einen Raum, wo die diplomatischen Gespräche stattfinden. Richtig, und dann redest du halt mit dem und hast dann auch wieder schweren Folge Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel diese, dass du die Umkehrung der kroganischen Genophage, das heißt, dass die wieder fruchtbar gemacht werden, dass die Aufdeckung, das Zurückdrängen von Cerberus Einfluss. Weil es waren ja die Salarianer, die Genophage eigentlich entwickelt hatten Aber, aber es gab eine Splittergruppe der Salarianer, angeführt von Morden Solis. Genau. Die halt an weiblichen Kroganern experimentiert haben und wieder fruchtbare Frauen erschaffen haben. Aber auch halt auch jetzt das Gegenmittel, Gott sei Dank, dann haben. Und ja, da gibt es nur eine richtige Entscheidung, die man treffen kann. Umkehren. Weil kurz bevor du zur Mission aufbrichst, um die Genophage halt in Gang zu bringen, dafür musst du nämlich das Gegenmittel zu einem Verteilerturm bringen, spricht dich halt die Dallatras an, also auf deinem privaten Handy ruft die dich kurz an, yo, yo, yo. Die Dallatras ist die Anführerin der Salarianer und sagt, ey, mach das doch nicht, dann stellen wir euch unsere besten Ingenieure zur Verfügung, damit wir die mit mal die sogenannte Superwaffe, die wir da finden können, die wir haben, auf dem Mars ja auch Pläne für eine Superwaffe gegen die Reaper gefunden. Wir wissen aber noch nicht, wie sie funktioniert. Und die Dallatras sagt halt, ja, dann geben wir euch unsere besten Männer, wo ich mir so denke, die solltet ihr so oder so geben, wenn ihr nicht sterben wollt, aber von mir aus. Und Politik. Auf jeden Fall, jeder, der auch nur ein bisschen Empathie hat, also vor allem Rex ist sowieso einer deiner besten Freunde geworden über die ganzen Spiele hinweg. Kopfnuss-Buddies. Yes. Du kannst ihn nicht im Stich lassen. Und dann, hast du auch hier, ich glaube, Eva haben sie so genannt, ne? Die Kroganerin. Die auch so sympathisch ist, der du einfach nur das Beste wünschst. Und ich finde es so geil, wie er helfen will und sie nimmt ihn trotzdem weg, knallt so ein Viecher und sagt so, lass mich, ich kann das selber. Ja, so geil. Er so, oh, like it. Wo Rex am liebsten gleich auf sie draufspringen will, ganz genau. Aber genau das geht mit einer der traurigsten Szenen überhaupt einher. Ja, der gute. Weil es gibt eine kleine Fehlfunktion und das heißt, dass unser guter Freund Morden sich opfern muss, damit die Genophage wirklich dann verteilt wird. Richtig. Manche Storybeats von dem Game sind wirklich gut, wie zum Beispiel der Beat. Wenn du als Böser spielst und das Ganze verhinderst, erschießt du ihn. Und das ist so, das zerrt so an meinem Herzen. Ich könnte das nicht. Ich liebe diesen Charakter. Es tut so weh, wenn du dir das anschaust. Ja, aber du kannst ihn theoretisch auch überreden, dass es keinen Sinn macht. Aber das funktioniert nur, wenn... Es tut nur die ersten dreimal weh. Beim vierten Schuss ist er tot, ich weiß. Nein, beim vierten Mal, wenn du ihn erschießt, dann geht's dir ganz leicht vom Knopfdruck. Ja, aber du kannst ihn halt nur überreden, dass er es halt nicht macht, ohne ihn abzuknallen, wenn halt du konntest am Ende vom ersten Teil hattest du die Wahl, ob du Rex abknallst oder nicht, weil der wegen der bestimmten Story-Twist habt ihr da einen krassen Streit. Und wenn du ihn halt abgeknallt hast, wird halt sein Bruder, der ein sehr viel schwächerer Anführer ist, der Anführer der Kroganer. Und du kannst auch verhindern, dass Eva gesund bleibt, die kann auch sterben. Ja. Und wenn er halt alleine ohne Eva übrig ist, dann kannst du ihm sagen, du, das macht doch keinen Sinn mit der kroganischen Führung. Dann kannst du sagen, ja, du hast recht, ich hau lieber ab. Ja, du kannst trotzdem Mordor nicht mitnehmen, weil er ist einfach weg. Ja, ja. Aber der geht dann zur Superwaffe, zum Crucible und hilft da halt mit. Aber er wird dadurch zu einem der coolsten Charaktere, muss ich sagen. Wie er angesichts des Todes dann einfach nur anfängt zu singen. Ja. Vor allem auch sein Satz, wenn er sich von dir verabschiedet. Weil du, Shepard, sagst, es tut mir so leid, Morden. Muss es nicht. Ich musste es tun. Jemand anderes hätte es falsch gemacht. Ja, jemand anderes hätte es falsch gemacht. Es ist halt, das ist ein geiler, habe ich jetzt schon ein Tränchen einfach in den Augen. So gut. Es gibt gute Szenen in diesem Game. Es gibt emotionale Szenen in diesem Game. Ich werde nie vergessen, dieser haunting fucking Scream von den Asari, wenn du auf dem Planeten bist und diese introktinierten Asari siehst. Ja, diese Reaper-Truppen, verwandelten die indoktrinieren Viecher. Nach und nach auch eben die Bevölkerung aller Völker. Ja, und die Asari sind einfach nur gruselig. Zu Monstern, die Turianer werden zu Hulks. Ja, und die Menschen werden einfach nur zu Zombies. Ja. Und es ist halt... Die Schreie von denen halt sind so unheimlich. Du guckst dir das mit an, es ist halt, du hast halt Krieg, überall Krieg. Mhm. Auch hier würde ich wieder sagen, Freunde, wir haben es jetzt so grob beschrieben, ein paar Sachen gespoilert, dennoch spiel den dritten Teil. Er ist so fantastisch, er ist so gut. Bis auf das Ende. Ohne zu spoilern will ich aber eine Szene ganz klar hervorheben. Es gibt einen Kampf gegen den besten Agenten vom vom Elusive Man. Und der geht nicht ganz so gut gegen aus. Gegen Troy Baker. Und der geht nicht ganz so gut aus, sage ich mal. Und die Hoffnungslosigkeit, die Shepard in dem Moment verspürt, wenn er hoffnungslos in den Himmel schaut. Ich hätte hab damals, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich das Heulen angefangen. Ja. Das war so krass. Wie gesagt, ich habe es jetzt so spoilerfrei wie möglich umrissen. Im Deutschen hat der übrigens die Stimme von Wesley Snipes, witzigerweise. Und, bitte, auf Englisch war es Troy Baker. Selbstverständlich. Auf jeden Fall diese Hoffnungslosigkeit, die Shepard in dem Moment hat, weil das war eine Alles-oder-Nichts-Mission. Und du sitzt halt, und du sitzt halt wirklich mit deinem Controller da und du weißt einfach nicht mehr, was du tun sollst. Richtig, ja. Es trifft das ganz gut. Also es nimmt also die Themen von Krieg, von Krieg, von Hoffnungslosigkeit, von an Strohhalmen festhalten, nimmt sehr gut wahr. Das unterschreibt und überschreibt sehr gut. Aber es gibt auch beschissene Dinge in diesem Game, unter anderem die DLCs. Die DLCs sind eine Frechheit, eine absolute Frechheit. Einer der wichtigsten Charaktere überhaupt in diesem Game als DLC, einen Begleiter als DLC zu verkaufen, ist eine absolute Frechheit. Es gibt nämlich das DLC Aus der Asche, in dem wir einen Proteaner wieder zum Leben erwecken, der dann als unser Begleiter wird, mit nicht nur, dass er dann rumsteht und ein, zwei Sätze mit dir redet, sondern wirklich als komplettes, vollwertiges Mitglied. Und den als DLC zu verkaufen, das ist eine absolute Frechheit. Genauso wie Said war der ein Vorbesteller-Bonus. Ansonsten hat er, ich glaube, 5 Euro gekostet. Und das Ding ist halt, da wird nichts runtergeladen. Da wird einfach nur auf deiner CD freigeschaltet. Er wird freigeschaltet. Und das war einfach nur asozial. Er ist da und du musst einfach Geld dafür bezahlen, dass du das, was da ist, ist einfach nur, damit in den installierten Daten halt der Haken auf True gesetzt wird, dass die Mission getriggert werden kann. Genau. Ja. Also es war absolut asozial. Wir hatten auch einen Multiplayer in dem Teil, der furchtbar langweilig war. Du hast Karten gehabt, auf dem fürs Good Ending war. Ja, der bescheuert. Der essentiell fürs Good Ending war, weil du musstest Sachen einsammeln und dadurch hast du so einen Meter hochgebracht. Du hast eigentlich nur Horde-Modus gespielt. Und ja, mehr war es ja eigentlich nicht. Und je höher der Modus war, je höher dieser Dings ist, dieser Meter, weil du hast ja die ganze Zeit für die Truppenstärke gesammelt. Genau, richtig. Besser wird das Ende dann am Ende. Genau, und wenn du das beste Ende haben wolltest, musstest du den Multiplayer mindestens 1, 2, 3 Stunden gespielt haben. Dann gab es Leviathan. Du findest einen Reaper, den du für deine Zwecke nutzen kannst. War ein ganz nettes DLC. Reaper, also voll gruselig eigentlich. Ja, sehr weird. Sehr geil inszeniert übrigens, gemacht. Weil du da ganz in die Tiefe, so Marianengraben-mäßig ganz weit nach unten musst. Und es wird immer ruhiger und immer auch sehr, sehr cool. Aber, und dann taucht er einfach Cthulhu-mäßig auf. Und so, Aber es war ganz cool. Dann hatten wir noch Omega, wo du im zweiten Teil hast du in diesem Planeten Omega besucht. Das ist so eine, im Prinzip ist es die Kantina aus Star Wars nur als Planet. Richtig, ja. Und hier kannst du dann Omega noch rekrutieren, eine gewisse. Die Herrscherin Aria, die kannst du dann auch noch mit übernehmen, dass du die dann auch noch rekrutieren kannst. Ist ganz nett, brauche ich nicht, ist ganz okay. Dann gab es noch die ist dann aber mehrere auch Multiplayer-Dinge. Die wird ja kein Crew-Mitglied. Nee, die ist nur ein War-Asset, das heißt, die hilft einfach nur. Dann gab es dann wegen den Enden, die ich hier ganz kurz anreißen müsste, ich will sie nicht komplett spoilern, aber die Enden von diesen, also das Ende von diesem Game ist Müll. Egal welches davon. Die sind gleich schlecht. Um es mal ganz simpel alle zu sagen, es war halt so, dass sie im Vorhinein eigentlich versprochen haben, dass es halt alle Entscheidungen, die du hattest, in das Ende mit einfließt. Alles was Shepard hier gesagt hat, hat eine Bedeutung, bla bla blub. Und dann kommst du zum Ende davon. Und du hast eigentlich nur die Entscheidung zwischen 3 Wegen, die überhaupt nichts mehr oder weniger damit zu tun haben, was du bisher gesagt hast. Rote Explosion, blaue Explosion, grüne Explosion. Da müssen wir nicht weiter drauf eingehen, aber du hast im Endeffekt, du kannst dich zwischen 3 Enden jetzt entscheiden. Ja. Und egal, was du bisher gemacht hast, sag uns, welches Ende du gerne hättest. Ich mag die theoretische Idee, bis du zu der Entscheidung kommst, warum alles so ist, wie es ist. Auch wenn du merkst, dass es mit der heißen Nadel gestrickt wurde, dass es nicht von Anfang an so geplant war. Nee, du hast wirklich gemerkt, das Ende war viel, viel, viel, viel anders geplant. Ja, du merkst einfach, die hätten noch 2, 3 Jahre gebraucht. Ist einfach so. Weil alles bis zu dem Zeitpunkt war eigentlich erzählerisch, also was den ganzen Krieg und alles angeht, was wir schon gesagt haben, ganz fantastisch. Ja. Und das war so kontrovers, diese Explosion, die wir hatten, dass wir am 26. Juni 2012 ein kostenloses DLC bekommen haben, das der Extended Cut war. Der hat das erweitert diese drei Enden um verschiedene Endsequenzen mit zusätzlichem Filmmaterial und fügte eine vierte Endsequenz ein, die man dann auch machen kann. Und ja, es ist trotzdem nicht gut. Nee. Es macht es ein bisschen besser, weil du hast so ein bisschen dieses, was wurde aus Charakter XY? Richtig, ja. Das ist Said zum Beispiel, liegt dann in der Sonne. Das war cool, ja, sie liegt am Strand und so, weil du siehst ja diese Rückblenden, so, weil das mit dem Charakter passiert. Es gibt für den PC eine essentiell, meines Erachtens wichtige Happy Ending Mod, die das Ende ist so viel besser von der Happy Ending Mod. Was mit Shepard passiert, will ich an dieser Stelle nicht spoilern. Einfach nur, die Happy Ending Mod ist besser. Dafür gibt es aber, hat das Spiel aber auch gleichzeitig eins der besten DLCs, die je geschrieben wurden oder je programmiert wurden. Das Citadel DLC. Aller Zeiten. Das ist, ich finde, das so nicht mal die Witcher DLCs fucking gut. Ja, also erzählerisch gesehen. Das ist so gut. Ja. Markus, hast du das Citadel DLC je gespielt? Ich hab's einmal gespielt. Ich fand's großartig. Aber seitdem habe ich es nie wieder in diese Gesamtedition so gespielt gehabt. Ich weiß gar nicht, ist das auf der Legacy? Ist es. Ja. Es sind das Einzige, was nicht drauf ist, ist der Multiplayer. Alle DLCs drauf, die es gibt. Bis auf die Multiplayer-DLCs, ja, ja, weil der Multiplayer existiert. Die Multiplayer braucht ja auch keiner. Richtig. Dennoch, die Citadel der DLC ist völlig bescheuert. Es ist richtig geil gemacht, es ist richtig geil da geschrieben. Hast du richtig das will ich gemerkt, überhaupt dass nicht die spoilern. Einfach mal die Sau rauslassen konnten. Das will ich überhaupt nicht spoilern, das müsst ihr euch angucken. Es ist völlig dämlich. Es ist reiner Fanservice. Reinster absolut. Fanservice der allerbesten, intelligentesten und lustigsten Art. Ja. Starten und genießen, sage ich dir. Ja, absolut. Absolut. Die sind, mit der Story komplett bonkers gegangen. Die richtig. Wollten einfach nur mit all den Charakteren ein bisschen Spaß haben. Die wollten einfach, das ist eigentlich der beste Abschied von den Game gewesen. Ich will nur eine einzige Szene spoilern. Nur eine. Du hast ja immer dein Squad dabei. Bei mir sind es dann in dem DLC halt Garrus und Rex gewesen. Und ihr werdet dann halt gefangen genommen. Warum, wieso, weshalb, könnt ihr alles selber herausfinden. Ja. Und dann sitzen die da und denkst so, ja, okay, was ist jetzt? Weißt du, so die Lichter gehen langsam aus und die sitzen in der Zelle da festgesetzt. Und dann fragt Rex so, du Shepard, haben wir sowas nicht normalerweise gewonnen? Und da kommen noch ein, zwei blöde Sprüche. Super. Es ist so lustig. Aber wie Rex da mit seiner tiefen Stimme. Shepard, haben wir sowas nicht früher nicht normalerweise gewonnen? Ja, Shepard. So gut. Das muss ich spoilern, weil das wollte ich im Podcast verewigt haben. Weil ich habe selten in einem Videospiel so laut gelacht wie in dem Moment. Citadel ist so gut. Einfach nur, also wirklich, der das geschrieben hat, Hut ab. Es ist, großartiges es ist Ding. Mit Abstand beste Action-Komödie, die ich je gespielt habe. Ja, absolut. Ich liebe es. Soundtrack technisch auch wieder fantastisch. Es trifft sehr gut diese Verzweiflung, diese Kriegsatmosphäre trifft unglaublich gut. Noch epischer und orchestraler konntest du es echt nicht mehr absolut. Machen. So geil. So absolut geil. Richtig gut. Auch so ein fantastischer Soundtrack. Tja. Mass Effect, ne? Es gab nichts anderes. Wir sind durch, ja, es gab ja nichts anderes mehr. Mass Effect war als Trilogie gedacht, es gab eine Trilogie, also passt. Ja, richtig, ja. Es ist so, der Andromeda-Nebel wäre bestimmt ein interessantes Setting gewesen. Ja, leider hat es diesen DLC nie gegeben. Hätte man eine eigene Trilogie machen können, aber dafür hätte man halt Storywriter gebraucht und die hat man nicht gefunden. Leider. Ja, ja, leider. Es hat leider nie den großen Helden doch. Knight Rider gegeben. Ja, sehr traurig. es hat nie leerenlose und seelenlose Companions gegeben. Oh, es hat nie beschissen geschriebene Companions gegeben. Eine grauenhafte Sprachausgabe, eine absolut beschissene Story. Absolut sinnlos, dass du die männliche oder die weibliche Variante spielst. Wir reden trotzdem darüber. Im Jahre 2017 erschien am 23. März Wir haben eigentlich gerade alles gesagt. Mass Effect Mass Effect Andromeda, ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich kann nur noch eins ergänzen, was wir bisher gesagt haben. Jede weitere Minute mit diesem Spiel sich auseinanderzusetzen, ist verschwendete Lebenszeit. Ja, und ich habe es zweimal durchgespielt. Einmal als männliche und einmal als weibliche Variante. Nee, und es macht keinen Unterschied. Es macht... Entschuldige, ich hatte da was im Hals. Gesundheit. Es macht keinen Unterschied, ob du auf zu dem männlichen Rider spielst oder dem weiblichen Rider. Der eine sieht aus wie, als ob er irgendwie autistisch wäre und der andere ist der männliche Rider. Dann gibt es macht keinen Unterschied, ob du auf Wissenschaft gehst in dieser neuen Welt oder auf Militär. Es macht keinen Unterschied. So gut wie jeder einzelne Charakter in diesem Game ist unsympathisch, langweilig geschrieben, fürchterlich. Absolut. Es ändert auch nichts, ob du alles machst oder die Hälfte weglässt. Ja. Das stimmt. Es ist egal. Du kannst, du brauchst keine Nebenmission machen. Aber es gibt einen leicht positiven Punkt in dem Game. Und das ist das Gunplay. Weil das ist gut. Aber das ist der Abspann? Nein, ja, ja. Ich hasse das Spiel mit wirklich brennender Leidenschaft. Nicht falsch verstehen. Ich hasse dieses Spiel. Ich habe selten auf ein Spiel so gewartet wie das und mir ist selten so in die Eier getreten worden. Mein lieber Herr Gesangsverein. Aber wenn ich eine positive Sache erwähnen möchte, ist, dass das Gunplay schon ganz saftig ist. Aber nur das Gunplay. Die zusätzlichen, die Machtfähigkeiten, die taugen gar nichts. Ob wir jemals einen fünften Teil sehen werden, ist fraglich. Nachdem der schon seit 700 Jahren angekündigt ist. Selbst wenn er kommt, wird er absolute Scheiße sein. Leider, nach dem letzten Fiasko, was sich EA geleistet hat, und im Prinzip ist das Studio, was jetzt für Mass Effect verantwortlich ist, besetzt mit 10 Leuten. Was denn, das neue Dragon ist doch ganz, ganz, ganz, ganz großartig. Ich kann es kaum warten, wenn wir darüber reden. Deswegen war es auch im PS Plus. Ja, auf jeden Fall. Muss ich Velgard ja doch weiterspielen, verdammte Axt. brauchst du nicht, wir können es dir gerne zusammenfassen, wenn du möchtest. Auf jeden Fall spielt Mass Effect die Legacy Collection, die Legacy Edition. Spielt die, habt damit Spaß, habt Spaß mit Shepard und seinen Freunden. Shepard und seine Freunde gehen auf Abenteuer, sagt. Das ist gut, das gefällt mir. Und ab und zu ein bisschen. Shepard, that is amazing friends. And it's amazing sexy friends. It's amazing harem. Ja, damit bleibt eigentlich nur zu sagen, es gibt nur Mass Effect 1, 2 und 3. Ich weiß nicht, wovon ihr gerade geredet habt. Ich danke euch vielmals, Freunde, dass ihr hier wart und mit mir über Mass Effect geredet habt. Es ist Mass Effect. Mass Effect ist großartig. Spielt jeder Mass Effect. Zeit. Immer spielt wieder Mass. Gern. Ja. Und damit verabschieden wir uns und ich mich und euch da draußen mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt, aber spielt Mass Effect. Ihr könnt es installieren, ihr könnt spielen. Es gab sogar auf Prime umsonst für den EA-Launcher. Es gibt es ab und zu auf der PlayStation oder so für 10 Euro oder sonst irgendwas. Kauft es einfach, spielt's, habt Spaß, spielt Mass Effect. Macht's gut, bye bye.